Ah, schönen guten Tag, hallo. Ah, wir fangen wie jeden Sonntag an, pünktlich um 18 Uhr mit den Weltraumaffen. Wir haben heute also viele verschiedene, diverse Themen vorbereitet. Nach einer Prämisse der gruppenfeindlichen Menschenbezogenheit. Wir haben uns überlegt, ob wir den Zentralrat der Weltraumaffen gründen wollen. Wir haben ein paar News aus Schland. Wir haben Essex in Leaking. Wir schauen auf die SJW-Clique. Ein bisschen Mosul kommt vielleicht auch dran, wenn wir es nicht weggelassen haben, weil wir den Stream keine 5 Stunden lang machen wollen. Wir setzen uns auch für eine Feministinnenquote ein, damit man in jeder Debatte was zu lachen hat. Sozusagen der Quotenidiot, wo man sich fremdschämen kann. Ja, das ist sozusagen das Opening Statement, was jeder Weltraumaffe per se so unterschreibt, wie ich das natürlich gesagt habe. Und keiner steht für seine eigenen Worte. Ja, wir danken Ascensionismus, den Schutzpatron der denkenden Menschen. Und damit herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Guten Tag. Ich, guten Tag, ich bin der Abel. Wer bist du? Ich bin der Caps Lock Chris. Aha. Und der Marsaffe ist auch da. Der Uiuiui. Solanum. Hallo Solanum. So, da ist die elende Vorstellerei vorbei und dann geht's auch gleich Genau. los. Dann blende ich mal ein. Dann müssen wir, ja, genau. Ja, erstes heute Hassparolen bei Facebook, 32-Jähriger muss ins Gefängnis. Das scrollste mal runter. Der Mann bedauert mittlerweile die Kommentare. Also wir haben ja immer weitere Verhaftungen sozusagen wegen Hate Speech auch im Internet. Ich meine, um ehrlich zu sein, wer Hate Speech auf Facebook verbreitet, der ist auch selber schuld, um ehrlich zu sein. Also keine Ahnung. Oder wer das generell verbreitet, weiß halt, was auf ihn zukommt. Interessant finde ich Ja. allerdings, dass in einem Artikel, in dem von der Verurteilung von jemandem, der Volksverhetzung getrieben hat, die Nicht-Egal-Kampagne direkt mal erwähnt wird. Weil ich weiß nicht. Also, was ich mal interessant finden würde, wenn jemand aus der Nicht-Egal-Kampagne sich mit den Argumenten von einem Holocaust-Leugner beschäftigt und die argumentativ entkräftigt. Das finde ich mal interessant. Ich denke, dass das jemandem, der hetzen tut, viel stärker den Wind aus den Segeln nimmt, wie sozusagen die Androhung von der Strafe. Weil ich möchte es nicht unterschätzen, dass ein Strafkatalog natürlich auch abschreckend ist. Und ich möchte nicht sagen, dass es nicht auch eine Wirkung hat. Allerdings denke ich, dass es zum Teil für die Leute auch einfach eine Motivation ist, direkt das zu überschreiten, weil sie das tatsächlich glauben, was sie dort verzapfen. Und da finde ich das mal interessant, ob eine von diesen unzähligen Kampagnen, die ja gegen Hass vorgehen möchte, vielleicht sich einfach mal mit dem Hass selber beschäftigt und den versucht, argumentativ zu entkräftigen. Wie zum Beispiel bei einem Holocaust-Leugner eine sachliche Argumentation, warum jemand Bullshit redet. Und einfach nur der Artikel, den wir hier haben, finde ich irgendwo so, ich weiß nicht. Weißt du, wir haben, guck mal, da wurde einer verhaftet. Hier, 50.000 Euro, es tut ihm leid, aber ja, er kriegt es trotzdem ab. Eine Vorstrafe. Und wisst ihr was? Nicht egal, hätte das verhindern können. Und mir kommt es vor wie so PR oder wie so eine Hetze gegen die Mitte der Bevölkerung. Also ich weiß nicht, der Typ gehört nicht zur Mitte der Bevölkerung. Aber der überwiegende Anteil, der diese Publikation liest, ist die Mitte der Bevölkerung. Jemand, der offen zur Volksverhetzung aufruft, liest der die Welt ernsthaft? Ja gut, hier steht auch noch DPA unten drunter, ne? Ja, aber die schreiben ja davon ab. Aber weißt du, was ich meine? So, liest Ja, jemand, also der. das scheint halt so, deutsche Presseagentur schreibt mal irgendwie Beitrag über Hasskommentare. Da googelt das einer und findet dann irgendwie, ja, hier, was gibt's da schon so? Es sollen irgendwie Strafen verhängt werden, wenn das nicht gelöscht wird. Dann gab es eine Nicht-Egal-Kampagne. Können wir erstmal reintun. Hetzer werden meist zu Bewährungsstrafen verurteilt, ja. Das ist halt unser Rechtssystem, dass man für geringere... Ja, das ist ja auch so schrecklich, dass man für Reden nicht sofort eingesperrt wird. Ja. Toleranzlager, würde ich da sagen. Da kommen mir halt gleich diese Urteile vom Freitag oder wann das war, da in Hamburg hoch, wo die Leute, die das Mädchen vergewaltigt haben, Gruppen vergewaltigt haben, irgendwie uns gefilmt haben, auch Bewährungsstrafen bis auf den Haupttäter bekommen haben. Und das ist dann vergleichbar irgendwie. Und hier, wir hatten das Pilotprojekt, könnte man sagen, wo jemand der Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland ein Flugzeug abgeschossen hat, weil eine Motivation vorlag von dem Flugzeugentführer, das Stadion, also ein Stadion, in dem ein Fußballspiel ist, also das Flugzeug dort zum Absturz zu bringen. Und Herr Fischer hat hier sehr gut argumentativ seinen Standpunkt vertreten, warum das intellektuelles Fremdschämen ist, die Debatte nach dem Film anzugucken, dass die Verurteilung selber Bullshit ist und dass das Urteil vom obersten Verfassungsgericht wahrscheinlich niemand, der in der Produktionskette von diesem Film oder von dem Theaterstück dieses Urteil, was es bereits gibt von höchsten Instanzen von Deutschland in Bezug auf solche Fälle, dass es niemand gelesen hat. Und der Artikel von ihm ist sehr lesenswert. Ja, ich habe den zum Teil gelesen und das, was mir vor allen Dingen hängen geblieben ist, ist halt eben, dass sie das komplett falsch dargestellt haben. Die Problematik eigentlich ist es halt eben so, dass dieses eigentliche Gesetz, was dafür mal gemacht war, also eine Änderung von diesem Luftfahrtsicherheitsgesetz, das hätte quasi bewirkt, dass jetzt ein militärischer Vorgesetzter von so einem Piloten dem halt hätte befehlen können, auf eine Passagiermaschine zu schießen, um die dann zum Absturz zu bringen, damit andere Leute dann halt, also dass sie dann nicht mehr von Terroristen irgendwo zum Absturz gebracht werden kann. Das hat das Verfassungsgericht halt eben gekippt und das ist halt eben die eigentliche Problematik. Also was mein großes Problem mit einfach diesem Flugzeugding ist, wenn du das um ein paar Faktoren vergrößerst, also die Anschlagsgröße, dann könntest du sagen, Saudi-Arabien haben jetzt eine Atombombe gebaut. Und damit wir friedlich bleiben und damit niemand zu Schaden kommt, werden wir jetzt präventiv diesen Staat angreifen mit einem nuklearen Erstschlag. Dieselbe Logik, die hinter diesem Gedankenkonstrukt von einem nuklearen Erstschlag steht, ist dasselbe, wie wenn das Flugzeug abgeschossen wird, nach meiner Auffassung. Und das ist dann ein Faktor größer, ist ein bisschen eine Spinnerei von mir ausgedacht. Aber lest bitte den Artikel vom Fischer. Der Typ hat's drauf. Sehr gute Kritik von ihm. Seifenblasen. Ach ja, genau, das hatte ich auch gelesen, dass irgendwer da gesagt hat, bei Straßenfesten oder so dürfen keine Seifenblasen mehr geblasen werden, weil dieses Spülmittel irgendwie schlecht für die Umwelt ist. Das ist echt wichtig, dass man Seifenblasen verbietet. Ja, das sind die großen Probleme in unserer Welt. Seifenblasen. Ja. Genau, Seifenblasen, not even once. Und um ehrlich zu sein, die Leute, die gegen das Verbot demonstrieren, die sind genauso behindert wie die Leute, die das Verbot veranlasst haben, um ehrlich zu sein. Ich finde das genial, Alter. Seifenblasen. Also ich identifiziere mich als genderqueere Seifenblase und ich finde das Gesetz ist unmöglich. Ja. Du bist aber vorher geplatzt, ehe das durchkommt. Ja, wahrscheinlich. Wie eine Seifenblase. Ah, ja, wenn man in den friedliebenden Ländern, die eine muslimische Mehrheit haben und die sich stark am Koran orientieren, in der Gestaltung ihrer Gesellschaft orientiert und sich das mal anguckt, was da so passiert, kann man hier den Fall bewundern, wo jemand eine Vergewaltigung angezeigt hat und dann Probleme bekommen hat, weil sie alleine irgendwo war und irgendwas Haram-mäßiges gemacht hat. Ich finde so einen Fall einfach jedes Mal wieder aufs Neue interessant, weil es erinnert mich auch an diesen Hashtag Stop Enslaving Saudi Woman, wo ich verschiedene News-Outlets in Deutschland angeschrieben habe, auch welche, die einen feministischen Spin haben, wo ich meinte, hey, hier sprechen Saudi-Women darüber, also saudi-arabische Frauen darüber, dass in der Gesellschaft nicht gleich behandelt werden. Und man dann sagt, ja, das ist keine News wert und wir haben keine zweite Quelle, das zu verifizieren. Und dann kommt eine Frau aus dem Urlaub nach Hause, die festgehalten worden ist, weil sie eine Vergewaltigung angeklagt hat. Und der Schweizer Aufschrei und der ausnahmslose, gehirnbehinderte, feministische Hexenzirkel in Deutschland erhält's Maul und es ist nicht in der Lage, irgendwie einfach nur zu sagen, hey, guck mal hier einen Artikel, einfach twittert es doch rum. Oder fragt ihr doch mal eure Freunde, die ihr in den Medien habt, aber warum ist es nur so ein Randartikel, dass du festgehalten wirst. Nicht wie bei Gina Lisa, wo man einen Prozess hatte und man herausgefunden hat, dass sie halt lügt, sondern einfach nur, du zeigst die Vergewaltigung an und du kommst in den Knast. Das ist scheiße. Es ist scheiße einfach nur. Ja. Am besten finde ich dann hier den Satz von wegen, dass sie ihr nahegelegt haben, den Täter zu heiraten, um der Verurteilung wegen außerehelichem Geschlechtsverkehr zu entgehen. Unglaublich, echt. Dubai, ja. Meine Damen und Herren. Wunderschönes Urlaubsland. Macht. Aber ich finde das auch gut, dass sie dann nicht einfach sagen, das ist halt die Kultur der westlichen Leute, sondern die dann sagen, naja, das ist unser Gesetz hier, da müssen sich alle dran halten. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Europa macht es anders. Hallo, Doktorand. Hallo. Juhu. Ay, der Mann, der lange kein Internet hatte, endlich wieder unter uns. Ja, das stimmt. Dafür ist er bekannt. Hier 17.000 Flüchtlinge wollen mehr Rechte haben, Familiennachzug und einen höheren Status auf der Flüchtlingsorder. Und was ich mich bei dem Artikel gefragt habe, ich meine, wir haben einen Rechtsstaat und ein Flüchtling kann gerne klagen und alles. Aber ich habe in dem Moment, ohne das auf irgendjemanden wertend zu beziehen, mir einfach nur gedacht, 17.000 Mal hat die Staatsanwaltschaft irgendwas zu prüfen und ein Richter irgendwas zu entscheiden. Und ich frage mich einfach nur, wenn du das Geld direkt nehmen würdest und zum Beispiel dem UNHCR, also dem Flüchtlingshilfswerk, geben würde, wie groß sozusagen der Impact wäre für viele Menschen, die tatsächlich vom Hunger und vom Tod bedroht sind und davon, dass sie wirklich von Krankheiten hingerafft werden, wenn sie in den Ländern um Syrien oder in Syrien selber, wenn es denen dort wirklich scheiße geht, also wie viele Menschen du tatsächlich helfen könntest, wenn du die 17.000 Rechtsvorgänge umrechnen würdest. Also einfach nur als Zahl, nicht unbedingt um irgendwem was damit in die Schuhe schieben zu wollen, sondern mich würde einfach nur das rein faktisch interessieren. Also, ja, vor allem haben Sie das nicht extra, das Gesetz ist doch erst geändert worden, damit dieser subsidiäre Schutz greift. Ja. Das heißt, wir haben ein Gesetz geändert, das uns jetzt unheimlich viel Kohle kostet, weil die Leute dagegen klagen und laut dem Artikel zu 90% auch Recht bekommen. Das hat es ja dann auch extrem gebracht, das Gesetz zu machen. Wobei das vielleicht auch als sozusagen eine Direktinvestition in die Rechtsindustrie in Anführungszeichen zu verstehen sein könnte. Also weißt du, dass du sozusagen... So ein Konjunkturprogramm. Ja, also das könnte. Also man weiß ja nicht, was sich da so Politiker dabei denken, aber das wäre sozusagen eine Überlegung von mir. Also so eine Art subsidiärer Schutz oder eben halt Investitionen in die Wirtschaft. Hast du schon wieder deinen Hut auf? Den habe ich fast immer auf. Ach so. Ich hatte auch eine Glatze, damit der Hut direkt angeht. Ich bringe nur selten den direkten Disclaimer, aber ich möchte immer eher zum Mitdenken anregen, als zum Übernehmen meiner Meinungen oder Fabulierungen. Christliche Flüchtlinge, ja, werden verfolgt. Ja, wer hätte es gedacht? Das war es eigentlich auch schon. In deutschen Asylunterkünften, muss man dazu sagen, nicht irgendwo in jordanischen Flüchtlingslagern. Das ist überhaupt der geilste Spruch hier. De Maizière, wir haben die Bedeutung von Religion unterschätzt. Oh mein Gott. Religion könnte die Bürger auch beunruhigen. Also. Ja. Zukunftskongress, Integration und Migration. Also ich weiß nicht, wenn du von einem religiösen, also wenn du von einem religiös inspirierten Bürgerkrieg flüchten tust und hier jemanden im Flüchtlingsauffanglager wegen seiner Religion attackierst, wäre das ja, für das mich... Die meisten Leute ja nicht wahrhaben, dass das irgendwie mit Religion zu tun hat. Das heißt ja dann immer so, ja, hier Russland, USA und bla bla bla. Ja, für mich wäre das ein Freifahrtschein, die Leute wieder zurückzuschicken und zu sagen, ja, du hast es versucht, aber hat wohl nicht geklappt. Wir haben halt schon auch so sozialen Frieden und so, den wir wahren wollen. Kannst gerne mitmachen beim sozialen Frieden, ist das kein Ding. Aber wenn du irgendwie ein Problem damit hast, dann ja, vielleicht gehst dann einfach nach Syrien, kämpfst gegen oder für den IS, was weiß ich, verpiss dich einfach. Weißt du, einfach fick dich. Keine Ahnung, warum tust du... Ich kann verstehen, dass du dem eine aufs Maul haust, weil ihr schlechte Laune habt oder so, dass ihr euch streitet oder so. Aber wenn es direkt religiös motiviert ist, fick dich und verpiss dich. Jo. Was war da? Da sind irgendwelche Leute im Hungerstreik, keiner weiß warum. Aber sie fühlen sich... Doch, die waren Ankämpfer. ...von der Bundesrepublik Deutschland ungerecht behandelt. Ja, weil sie keine Drogen auf den Straßen verkaufen dürfen. Und beim Antanzen wurden sie erwischt und das ist unfair, das muss jetzt deswegen anklagen. Deswegen gehen sie in Hungerstreik. Also. Ja, also was ich gesagt habe mit Antanzen und Drogenhandel, ja. Die wurden wegen Drogenhandel und Raub und Antanzen, Leute beklauen, verurteilt, sind im Knast und sagen, oh, das war super ungerecht, das ist bestimmt nur wegen meiner Hautfarbe und nicht, weil ich Kriminalität cool finde. Weißt du, das ist... Ihr scheiß Nazis! Nur weil ich schwarz bin. Ja, wortwörtlich. Also das ist Hungerstreik, weil ich schwarz bin. Okay. Ja, ich guck mal, mit unserer Sklavenhalter-Vergangenheit auf den Baumwollplantagen in Ostdeutschland müssen wir halt auch was zurückgeben. Ne? Unbedingt, ja. Und hier, Reichsbürger verletzt, Polizist lebensgefährlich. Das hat auf jeden Fall was mit der Gesellschaft und mit den Bundesländern und mit der Polizei und mit der Stimmung in der Gesellschaft zu tun, weil eine Verbindung zum Islam nicht hergestellt werden konnte. Ja, also ich finde das auch auf jeden Fall ziemlich krass, wie die Leute wieder darüber berichtet haben und sich darüber aufgeregt haben, so nach dem Motto, ja, das war dann wieder so, ja, das ist auf jeden Fall jetzt bezeichnend für die deutsche Gesellschaft im Moment. Es gibt halt diese vielen, vielen Leute, die alle meinen, irgendwie Deutschland würde nicht existieren oder so. Und die sind total gefährlich, weil die dann hier auch Anschläge machen und so oder gibt es überhaupt kein Anzeichen für und auch in diesem Fall halt eben, das wurde ja teilweise so berichtet, wie er halt hier eben auch verletzt, Polizisten und so weiter, so als ob da jemand losgerannt wäre, um irgendwo einen Polizisten zu verletzen. Aber die Tatsache ist ja nun mal, dass sie diese Person da aus welchem Grund auch immer diese Waffenbesitz-Erlaubnis entzogen haben und dann halt eben die Sachen, die sich bisher legal, die Waffen, die der bisher legal besessen hat, den dann halt wegnehmen wollten. Und also es ist zwar natürlich nicht erlaubt, dann da irgendwelche Polizisten zu erschießen, aber es ist halt auch nicht so, dass der jetzt losgerannt wäre, um irgendwie der Bundesrepublik Deutschland, die ja nicht glaubt, den Krieg zu erklären oder so, wie das immer viel dargestellt wurde. Ich meine, für mich ist halt dieses Reichsbürger-Ding relativ einfach. Ich mag selber sehr gerne Verschwörungstheorien. Ich kenne auch den Reichsbürger-Duktus sozusagen. Wenn du das tatsächlich ernst nimmst, bist du ein verdammter Idiot. Du kannst nicht einfach sagen, die BRD ist nicht real, ich halte mich nicht an die Gesetze hier. Was ich nur interessant finde an dem Artikel ist, dass das muslimische Mädchen, was Pia Vogel, also in den Kreisen von Pia Vogel auch irgendwo verkehrt ist, was dem Polizisten in den Hals gestochen hat, wie die Berichterstattung über sie ist und wie die Berichterstattung über ihn ist. Ich finde sozusagen einzig und allein die Art und Weise, wie beides in der Presse breitgetreten wird, in verschiedene Richtungen, mit verschiedenen Logiken, wegen der Identitätspolitik von den Leuten, die Kacke gebaut haben, das finde ich eigentlich nur interessant an dem Artikel. Ich fand vor allem bemerkenswert, was da für eine Explosion an Artikeln in so kurzer Zeit gab, dann über die Reichsbürgerbewegung. Also ich glaube, an dem Vormittag oder so, wo das bei Spiegel Online hochging, beziehungsweise online ging, Waren direkt danach zwei oder drei Artikel darüber, was wollen die Reichsbürger, was sind ihre Ziele, so gefühlt, als ob diese Artikel schon längst geschrieben waren und im Giftschrank gelegen haben und man nur darauf gewartet hat, die rauszuholen. Ja, also, oder halt eben, um das so als Weltanschauung irgendwie zu verwursteln. Ich meine, das ist ja auch wieder das Lustige, sowas ist dann irgendwie eine Weltanschauung, wo die Leute, die das glauben, das ist ja klar, was dann dabei rauskommt, aber irgendwie Islamismus oder so, ne, das hat ja alles überhaupt nichts mit dem Islam zu tun. Nein, alles Einzeltäter. Und genau. Schaut euch doch mal diese Reichsbürger auch einfach an. Ich meine, das sind alles Axel Stoll, Mario Heinz Kiesel, Peter Schmidt, dieser komische TTA, diese ganzen, das sind alles Spinner. Also es sind offensichtlich Leute, wo man nur eine Minute zuhören muss. Man weiß, die sind bekloppt und das ist dieses... Ja, also ich denke mal, es gibt zum einen diese Leute, die halt irgendwie diese komische esoterische Nummer da irgendwie fahren, die so auf diesem Trichter sind. Und dann gibt es halt noch so ein paar Leute, die einfach irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben, vielleicht irgendwann mal irgendwas ihnen passiert ist, also sie wegen irgendwas angeklagt wurden, wo sie meinten, das hätte nicht sein sollen oder so. Ich habe da auch mal einen kennengelernt, der irgendwie, nachdem ich ihn 50 Mal gefragt habe, also ich habe den mehrfach irgendwie getroffen, das war auch so einer, der mal zu Infoständen irgendwie geht und nach dem, ich glaube, 5. Mal oder so, hat er mir dann endlich erzählt, was das irgendwie war, wovon er immer irgendwie redet, was die Leute irgendwie ihn da verfolgen und das war wohl irgendwie, dass er irgendwie Steuern nicht bezahlt hat und er deswegen irgendwie Probleme gekriegt hat und er war halt der Meinung, das wäre eine totale Ungerechtigkeit und so weiter und so fort und dass sie deswegen halt eben irgendwie meinen, so ja, dieses ganze System, das ist ja auch überhaupt gar nicht legitim und so weiter und so fort, also entweder deswegen oder halt eben als Konsequenz daraus. Wir haben ja auch alle einen Personalausweis. Ja, oder? Genau, sowas. Ja, das letzte Mal, dass ich mich mit solchen Leuten unterhalten hatte, das war auch noch so ein Ehepaar, da fand ich das vor allen Dingen lustig, dass die halt erst so meinten, so ja, wir sind nicht aus Deutschland, wir sind aus Preußen und sich dann die ganze Zeit darüber aufgeregt haben, wie dumm die Deutschen sind und dass sie unbedingt, also er war wohl schon in Rente und wenn seine Frau in Rente ist, hat er dann so gemeint, so dann wollten sie unbedingt wegziehen aus Deutschland und ich mir auch dachte, so hast du mir nicht gerade vor 5 Minuten noch erzählt, dass es kein Deutschland gibt. Sehr, das finde ich auch sehr niedlich, ja, aber auf jeden Fall, diese zwei Verwirrten, von denen geht halt auch keine Gefahr aus. So. Also ich glaube, das ist so jetzt so ein heißes Ding geworden, das ist vor allem, dass man das sehr gut mit der AfD in Verbindung bringen konnte. Also es war zumindest in einigen Artikeln, die ich gelesen habe, wo dann sofort die Verbindung hergestellt wurde und dann auch von Leuten berichtet wurde, die gesagt haben, also die sich zu den Reichsbürgern zählen und dann selbst sagen, dass sie einige Parallelen zur AfD haben oder da Parallelen sehen, also dass irgendwie diese Konstruktion gemacht wurde, Reichsbürgerbewegung und AfD. Das war also der wichtige Punkt. Also der Sigmar Gabriel, der hat auch mal auf einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, und die Merkel, die Vorsitzende der Finanz GmbH Deutschland ist. Also da kann man auch einem Gabriel mal einen auf den Latz geben. Also es gibt genügend Politiker aus dem Mainstream, die zumindest Andeutungen in die Richtung gemacht haben, dass da was dran wäre, um auf Stimmenfang zu gehen. Also Ich weiß nicht. Weißt du, ich keine Ahnung. Weißt du, ich weiß nicht. Weißt du, ja, weiß ich. Ich meine nur, es ist halt so ein absolut politisch opportunes Thema, nach dem Sinne von AfD ist böse, weil die das machen und der Gabriel darf ein bisschen in die Richtung stochern, damit er gewählt wird. Was ist das denn für eine geile Schlagzeile? Ja, wahrscheinlich haben sie an der Apfelschorle, haben sie irgendwie die... Stellt Samsung jetzt auch Apfelschorle her? Das ist wahrscheinlich so wie mit diesen Muscheln, wo es nach dem Meer rauscht und da hatten sie wahrscheinlich eine Apfelschorle, die irgendwie auch noch ein paar gemacht hat. Habt ihr das aber in der Schule nicht gemacht, dass ihr euch Schokotrinkschokolade gekauft habt und die unterm Tisch gebunkert habt, bis die eines Tages explodiert im Unterricht? Nein. Nee. Aber klingt interessant. Ja, ich habe das gemacht. Deswegen fand ich die Meldung total cool. Du hast das gemacht, weil die BRD kein richtiger Staat ist? Ja, genau. Protest in der Schule. Ja. Also der Nächste, der euch entgegenkommt und irgendwie 8 Flaschen Edeka Apfelschorle um den Bauch gebunden hat, ab hinter eine Deckung. Ja, sofort bürgerwehrmäßig festnehmen, würde ich sagen. Kann zur Eintrübung des Getränks führen, das ist natürlich nicht schön. Nee. Aufgeblähte Flaschen sollten keinesfalls geöffnet werden. Da steht so, Ursstromquelle GmbH. Das ist doch wieder klare Verbindung zur Deutschland GmbH. Ja. Urstrom, das ist sicher auch so freie Energie, wie das der Axel Stoll immer gemacht hat. Die Flugscheiben. Wer ist unsere Kommanditgesellschaft? Sind das vielleicht die Bilderbürger? Ja, das war die Nummer. Oh ja, ja. Geschichte. Ja, also. Great again. Es gibt keine. Ja. Wir haben Minderjährige, eine andere Minderjährige irgendwo hingelockt und dann hat sie einen Erwachsener zumindest vergewaltigt und die Dame mit dem roten Aktenordner vorm Gesicht hat es gefilmt. Und was halt ein bisschen traurig ist, ist, dass nur der Haupttäter zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden ist. Die anderen aber, weil Jugendliche etc. pp. Zu Bewährungsstrafen. Ich weiß nicht, ob man gerade, oben steht es ja auch nochmal in der Überschrift von wegen, dass sie das Opfer danach einfach entsorgt haben, praktisch liegen gelassen haben und im Endeffekt auch den, wenn es schlecht gekommen wäre, den Tod in Kauf genommen hätten. Und ich finde, da sind Bewährungsstrafen einfach nicht mehr angesagt. Aber das ist nur mein persönliches Rechtsempfinden. Das ist jetzt nicht von mir irgendwie juristisch untersucht, warum oder wie. Aber ich finde, wir senden damit ein falsches Signal, wenn wir sagen, ja, ist eine Verfehlung. Aber du hast, außer die müssen alle dann jetzt in eine psychologische Behandlung. Aber das ist ja keine Strafe, meiner Meinung nach. Eine Strafe sollte sein. Also ich muss auch sagen, dass wenn dieses in der Kälte liegen lassen, wenn das nicht drin wäre, würde mich die Schlagzeile auch nicht so hart also empören oder stören. Aber ich finde dieses draußen in der Kälte jemanden Betrunkenes, nachdem du ihm was auch immer angetan hast, liegen lassen, das finde ich sehr, sehr fragwürdig. Also ich bin jetzt kein Richter, ich habe das Urteil auch nicht gelesen. Meine Rechtsauffassung ist nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht die idealste. Aber ich finde das einfach schon krass, dass du jemanden, der stark alkoholisiert ist, einfach draußen lässt, dass das in Ordnung ist. Also das ist ganz abgesehen davon, was vorher war, einfach nur dieses, jemand ist rotzebesoffen und die Person liegt in der Kälte. Das ist nicht in Ordnung. Und das sage ich als Alkoholiker, mein Gott. Ja, also ich finde das ja vor allen Dingen auch schon lustig, weil das mit der Frau hatte ich jetzt noch gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Und sie steht ja auch Angeklagte. Muss das nicht Angeklagten und Angeklagtinnen irgendwie heißen oder so? Wurde denn jetzt die Vergewaltigung von allen begangen oder nur von einer Person? Ich also von der meine Person? Nur der Erwachsene. Also, aber. Weil da steht Gruppenvergewaltigung. Also, wie gesagt, 4 junge Männer missbrauchten. Okay, dann haben wohl alle. Und hier auch, dass die Freunde und Verwandten der Angeklagten Regieanweisungen finde ich auch gut. Hier, die Freunde und Verwandten der angeklagten Jugendlichen jubeln im Zuschauerraum. Die hätte ich alle gerade noch zu einer Geldstrafe verknackt. War es nicht so, ich habe es, glaube ich, irgendwo in dem Bericht sogar gesehen, dass dieser 21-Jährige, der Erwachsene, auch nicht verpixelt werden wollte und der wollte quasi, dass auch sein Gesicht bekannt ist und so weiter. Also das habe ich zumindest irgendwo in dem Bericht, wo das, glaube ich, gezeigt, dass er offenbar noch stolz darauf war, was er gemacht hat. Das fand ich vor allem sehr extrem. Er will sich das nicht länger anhören. In welchem Bericht stand das? Weil eigentlich, was ich gelesen hatte, da stand, dass die eine Bewährungsstrafe gekriegt haben, weil sie Reue gezeigt hätten. Okay. Ich muss das nochmal raussuchen. Ich glaube, es war irgendein kurzer Videobericht von einem von den deutschen Nachrichtenportalen. Ich bin mir aber nicht mehr genau sicher, welches. Muss ich nochmal raussuchen. Da war zumindest sein Gesicht nicht verpixelt zu sehen, während die restlichen Minderjährigen verpixelt zu sehen waren. Und es wurde wohl, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, dass er das auch nicht explizit nicht wollte, dass er verpixelt wurde. Aber gut, das müsste ich jetzt nochmal nachprüfen. Da bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Also das Johlen in einem Prozesssaal finde ich schon heftig auch. Also ich weiß nicht. Ja, außerdem, wie kommt die 14-Jährige auf ein 1,9 Promille? Nee, wenn man sie mit Whisky vollstopft. Ja. Und was ich halt auch, um mal den Bogen zu unseren Freunden zu schaffen, irgendwie, was ich halt auch komisch finde, wo ist das Team Gina Lisa? Wo ist die Schwesig mit ihrer Solidaritätsbekundung? Wo ist der Maas, der Schutzlücken schließen will? Wo sind diese ganzen Leute, die für so eine mittelmäßige C, D, E, F-Promi-Tante alle ihre Fresse in die Kameras hängen, weil es da nämlich auch klar ist, dass man ihnen zuhört und weil da auch Wähler erreicht werden. Aber für so ein anonymes Mädchen, es gab wohl, musste ich mich belehren lassen, es gab wohl im August eine Solidaritätskundgebung vor dem Gericht von Aktivisten. Aber ja, wie gesagt, ich sehe das mediale Echo in dem Fall, der mir viel krasser erscheint als der Fall Gina Lisa, ist aber nur irgendwie ein Hundertstel so groß. Das weiß nicht, woran das liegt. Ob das wirklich einfach an der... Jetzt bin ich mal ein bisschen zynisch, so habe ich jetzt gerade Bock drauf. Sag ich mal, ist ja der Verein Pro Quote Regie ist ja dafür, dass mehr Frauen Regie führen. Das hat die Dame ja hier gemacht. Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob das vielleicht ein Grund ist, warum das nicht so groß aufgebauscht wäre. Weil man müsste ja zugeben, dass Frauen da durchaus auch irgendwie Täter sein können. Ja, was ja auch eigentlich schon sehr lange bekannt ist, wenn man sich mal wissenschaftliche Studien anschaut. Vor allem halt, dass sich da hingehen, ja, also zumindest was jetzt Gewalt oder Misshandlung von Eltern betrifft, halt sehr oft Frauen eher im Hintergrund halten oder vor allem durch Auslassen von Hilfe und Zuneigung für den Nachwuchs zum Beispiel auszeichnen, während Männer da eher physisch gewalttätig werden. Aber letztendlich ist es in beiden Fällen Missbrauch. Also die Art und Weise, wie solche Täterschaft begangen wird, ist unterschiedlich zwischen den Geschlechtern, aber es ist nicht so, dass da Frauen den Männern irgendwie nachstehen würden in der Häufigkeit. Kein bisschen. Also, was ist ein Bachelor aus Syrien wert? Ha, weiß ich nicht, aber wir haben ja 1 Million Bachelor jetzt. Ich frage mich halt, warum haben die Leute alle Schulzeugnisse dabei, wenn sie nicht mal also ihren Pass dabei haben? Wie stelle ich das denn fest? Frage ich die einfach, du Hochschulreife? Und dann sagen die, ja, Hochschulreife? Oder ja, was? Ja, so läuft das scheinbar. Aber ich fand einfach die Anzahl von den Leuten, die jetzt da irgendwie auf der Veranstaltung waren, die Anzahl der... Ja, du kannst auch davon ausgehen, dass das an den Helfern liegt. Also wenn sowas ist und irgendwelche Leute dann so sagen, so ja, hier, der Flüchtling, dem ich helfe, der hat ja einen Hochschulabschluss, hat er mir erzählt. Hier, dann musst du doch da unbedingt zu dieser Messe hingehen, damit sie dir da einen guten... Auch dieser Wahnsinn, 1500 Leute nach Berlin karren, da unterbringen möglichst noch und allen Scheiß. Dafür hat, und das auf Kosten der Arbeitsagentur, wenn ich das richtig gelesen habe. Was ist das denn für ein Wahnsinn? Und ich dachte eh, dass doch über, was waren 60-70% eh alleinstehende Männer sind, also Bachelors. Hahaha. Ja, also ich glaube, wenn die ein bisschen Bescheid wissen, ein bisschen gegoogelt hätten oder so, wenn die alle sagen, ich bin Geschlechterwissenschaftler. Das ist ja eigentlich eine gute Idee, vielleicht können wir die alle an die Gender Studies Institute zwangsweise schicken, damit sie sich schön integrieren. Dann kriegen die Leute, die uns auf den Sack gehen, nämlich auch mal ein bisschen irgendwie Feuer. Nein, ich finde ja das Ding an sich nicht schlecht und so, aber ich fand einfach nur so, weißt du, 1500, ich sage mir irgendwie hört sich das verdammt wenig an, so ich weiß auch nicht. Die haben ja auch die Zahl der Einwanderer runterkorrigiert, das liegt wahrscheinlich daran, dass das so. Aber weißt du, ich meine, meine Frau, die ist aus China hierher gekommen, die kommt dort aus einer der ärmsten Regionen, die es gibt, also 3,5 Jahre alt war, wurde ihr Lehmhaus von der Flutwelle weggespült. Und sie hat sich auf ein Nachbarhaus geflüchtet. Das war im ganzen Dorf, hatten sie 3 Häuser, die aus Steinen gebaut waren, wo dann das ganze Dorf auf den Häusern drauf stand und das Wasser Meter hoch stand. Und als die nach Deutschland gekommen ist, da hat sie ihre Koffer alleine irgendwo hingeschleppt und hat sich alleine um einen Job bemüht. Also ich finde es trotzdem gut, dass man da guckt, dass die Leute integriert werden, aber ich finde es einfach nur irgendwie dämlich oder merkwürdig. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, mit der Geschichte, wie meine Frau in Deutschland angekommen ist und wie du hier ein Freiticket nach fucking Berlin bekommst, weil du zu faul bist, deine verkackte Bewerbung zu schreiben und ein bisschen Eigeninitiative zu zeigen. Also, es tut mir leid. Also ernsthaft, schreibt eure Bewerbung. Ich weiß nicht. Ich finde es trotzdem gut, dass ihr da seid. Ich finde es schön, dass ihr dorthin gegangen seid. Aber wer Arbeit haben will, der findet die. Wenn man einen Studienabschluss hat, dann kann mir niemand erzählen, dass er Probleme hat, irgendwo Arbeit zu finden. Punkt. Doch, doch, da gibt es schon genug Leute. Also ich kenne jemanden, der hat Tierhomöopathie studiert. Und ich meine, hat auch Probleme, eine Arbeit zu finden. An der Helge Schneider Universität. Oder kann man Tierhomöopathie? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, aber das ist ja auch kein anständiger Beruf, aber wenn du Ingenieur bist, du sagst es. Und keinen Job findest, also sorry. Also, ja, ich muss das ein bisschen relativieren, ich meine, ich kenne mich ja, sorry. Also, ich sag mal so, der Arbeitsmarkt für Akademiker, soweit ich das weiß, ist generell deutlich besser als für die Bevölkerung ohne Hochschulabschluss. Und es ist fast Vollbeschäftigung gilt für Akademiker generell. Allerdings ist der Punkt, dass du als Akademiker auch in den Naturwissenschaften zum Beispiel einen Job bekommst, also die Zeit, bis du nach dem Studium dann deinen ersten Job hast, kann halt eine sehr lange Zeit dauern, teilweise bis zu einem Jahr. Und liegt einfach daran, dass den meisten Akademikern die Berufserfahrung fehlt und die Unternehmen da kein Interesse dran haben, dann jemanden einzustellen, der da nur den ganzen Tag in der Uni gesessen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann ist, wenn man auch noch aus einem anderen Land kommt, vielleicht die Sprache nicht spricht und so weiter. Das würde ich auch alles einbeziehen, dass es dann vielleicht nicht super einfach ist. Also nur der Studienabschluss ist dann nicht unbedingt ein Garant dafür, dass sich dann ein Unternehmen auch einstellt. Aber generell sollten deine Chancen deutlich besser sein, als wenn du keinen Abschluss hast. Das auf jeden Fall. Also von jemandem, der studiert hat, kann ich erwarten, dass er in der Lage ist, eine Fremdsprache zu lernen. Und davon abgesehen, kann die Person in der Regel schon Englisch. Und es gibt genügend internationale Firmen. Also bei Leuten, die studiert haben, ist dieses Sprachargument, nehme ich nicht so wirklich für voll. Das mag vielleicht fies sein, dass ich denen das dann zuspreche, dass sie das schnell lernen müssen, könnten, tun. Keine Ahnung, aber ich finde so irgendwie, du warst in der Uni, hast eine Uni von innen gesehen, hast einen Abschluss. Beschwer dich nicht, dass du Probleme mit einer Sprache hast. Du kannst easy lernen. Keine Ahnung. Mach mal. Bist doch klug. Warst doch bei der Uni. Weißt du, das ist der Arbeiterkind, Rassismus gegen das Bildungsbürgertum. Weißt du? Nein, Quatsch. ja, Reichsbürger in Uniform. In der sächsischen Polizei gibt es 4 Fälle von Reichsbürgern. 3 davon sind bereits suspendiert. Man hat 80 Fälle von generellen Reichsbürger Tum und 20 davon mit einem rechtsradikalen Hintergrund. Wie kann man denn als Reichsbürger bei der Polizei arbeiten? Ist das irgendwie... also, mit einem, also du machst ja dann sozusagen auf deine Gesinnung aufmerksam, dadurch, dass du dann irgendwann mal bei der Behörde sagst, ihr seid doof. Und wenn du denen dann sagst, ihr seid doof, weil euch gibt's gar nicht, dann sagen die, warte mal, du bist doch ein Polizist, ich rufe mal deinen Vorgesetzten an und dann werden sie vom Dienst suspendiert. Also, ja. Wahrscheinlich haben die einfach eine Identitätskrise und meinen, das gibt sie selber auch nicht. Ja, müssten sie ja eigentlich. Deswegen denken sie dann, müsste ich da mal hingehen. Oder also das Geld nehmen sie gerne an, kann ja auch sein. Ja, das oder sie wollen eigentlich ins Finanzwesen und denken sich, bei der Finanzagentur anzufangen, ist der beste Weg dahin. Als Einstieg. Also für mich ist sowas wie Reichsbürgertum ernst nehmen und dich mit den Behörden anlegen, sowas ähnliches wie wenn jemand Alkoholiker wird, um ehrlich zu sein. Das ist irgendwie bedauernswert oder bemitleidenswert. Die Person hat dann wahrscheinlich Paranoia und hat einen Schluck auf im Gehirn oder so. Aber vielleicht tue ich das dann auch pathologisieren. Ich weiß nicht. Ja, Mann. Schwangere ausrauben. Wenn eine Frau sichtbar schwanger ist, dann raubt man die aus. Das ist... Da kann sie auch schlechter weglaufen. Ja. Also ich fand das einfach... Die Leute nur in Langenhagen bei Hannover, die sind halt so drauf. Also ich fand es das interessant, dass du sozusagen... ich denke, dass es den Leuten eher um Gewalt ging, als um wirklich den Raub selber. Ich weiß nicht, ist das, warum raubst du eine Schwangere aus? Also, give me the money. Blah, blah, blah. Aber ich weiß nicht. Ich fand es schon ziemlich ekelhaft. Weil in der Verfassung steht ja, dass eine Mutter und also der Familie, speziell der Mutter und einem Kind, Baby, das dem speziellen Schutz zugemessen wird. Ich weiß nicht mehr, Artikel 12 oder 17, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall im Grundgesetz einen Artikel, dass man sagt, Mütter sind die Besten. Und irgendwie, ich finde, das hat eine besondere Schwere, wenn eine schwangere Frau ausrauben muss. Beide sprachen Englisch mit einem arabischen Akzent. Die waren wahrscheinlich Reichsbürger. Ich glaube auch, ja. Aber muss also bei aller Tragik muss ich sagen, der Ort, an dem das passiert ist, hat einen super Metal-Namen, finde ich. God's Horn. Das stimmt. Ja, so ist das. Hannover ist einfach das coolste Kaff der Welt. Langenhagen, God's Horn. Sehr gut. Ja, die Begründung hinter dem Urteil ist, dass es ja gegenüber allen Menschen hassbezogen ist und nur gegenüber den Menschen, die zum IS angehören, freundlich ist und dass es damit dann keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist. Geil. Wie können wir nicht die große Gruppe bilden, die sich aus der Schnittmenge aller anderen Menschen ergibt? Haben die nie Mengenlehre gehabt? Würde das dann nicht bedeuten, dass wenn ich jetzt Rassist bin und alle Rassen außer der Weißen scheiße finde, dass das dann wieder okay ist? Keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit? Wie ist das, wenn Leute jetzt in Dingens die Hakenkreuzflagge flaggen? Ja, das würde ist das dann auch, ich meine, die sind ja auch wie das, ähnlich wie du das eben beschrieben hast, die sind ja auch nur dafür, dass ja, also die Deutschen irgendwie und so. Also mit ISIS. Also ja, es ist vergleichbar. Und ich finde die Logik, die die Schweden da an den Tag legen, richtig und wichtig. Also, so. Nein, das ist richtig und wichtig. Sind denn andere Symbole oder Flaggen in Schweden illegal? Zum Beispiel Hakenkreuz oder so? Weiß ich nicht. Ich nehme erstmal an, nicht. Also ich wüsste nicht, dass es da noch... Ich sag mal so, wenn sie jetzt wirklich generell da sehr liberal sind in der Hinsicht und sagen, das ist uns egal, jeder kann ja jede Flagge und jedes Symbol präsentieren, dann würde ich auch mal von dem Standpunkt sagen, sind sie immerhin konsistent. Jetzt komisch, wenn sie zum Beispiel Hakenkreuzflaggen dann verbieten und das aber erlauben, das fände ich dann sehr bedenklich. Nee, müssen wir mal recherchieren, ob das da Unterschiede gibt. Also das ist schon ziemlich islamophob. Nicht alle, die beim IS sind, sind Terroristen, würde ich behaupten. Weißt du, wie kannst du das denn wissen? Genau, ja, so manche sind auch nur fürs Catering zuständig. Genau. Und drei von denen sind noch Prediger und dann. Ja, das sind dann Geistliche. Das fällt dann unter Religionsschutz. Nee, ich weiß auch nicht. Eigentlich bin ich kein Fan von Verboten von irgendwas, aber irgendwie, ich finde, keine Ahnung, Schweden, Alter. Du verbannst deine eigene Flagge aus den Schulzimmern und willst es nicht in der Schule haben und IS-Flaggen, dass sie hochhängen, keine Ahnung, was geht bei euch? Ihr habt es drauf, weißt du? Weiß nicht. Ja, Mann, das ist geil, Alter. What? Okay. Wenn du deine Frau isst, dann ist ihr Fleisch halal. Das ist sehr frauenfreundlich, würde ich sagen. Ja, meine ist auch schon ein älterer Artikel, aber ich fand einfach dieses, deine Frau, das Fleisch ist halal. Einfach so. Okay. Muss man gut. Das, liebe Zuschauer, dreht euch heute Abend zu euer Liebsten. Schatzi. Ein Fleisch ist halal. Ja, es ist praktisch. Wenn man mal irgendwann in den Bergen mit dem Flugzeug abstürzt, muss man nur ganz kurz zum Islam konvertieren und dann ist man gerettet. Und noch eine Frau anrufen. Solange die Frau dabei ist. Das ja, wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Sonst natürlich nicht. Das ist wahrscheinlich auch wieder eine Frage, wie es geschlachtet wird. Ja. Oh, stimmt. Du musst deine Frau schon schächten. Sonst kann das Fleisch ja nicht halal sein. Und dir nicht das Schächten vortäuschen, wenn du es ja an einem bestimmten Tag im Monat essen tust. Da guckt Allah schon genau hin. Genau. Du kannst es nicht vortäuschen. Genau, deine Frau nicht blutig essen. Das ist natürlich dann echt, das ist aber das Schicksal, wenn der Flugzeugabsturz während der Periode passiert, dann kannst du sie natürlich nicht essen, ist völlig klar. Ja. Weiß ja jeder, dass sie dann in ein Zelt gehören und weg vom Mann, weil die den sonst verderben. Und ich meine, die News, ich meine, die sieht halt schon auch bizarr aus, aber wenn man sich denkt, in dem Land ist es ein Meinungsführer, der ernst genommen wird. Der Satz über dem Foto. Ach du Scheiße. Das ist, the fatwa is interpreted as evidence of the sacrifice of women and obedience to her husband and her desire for the two to become one. Also deine Frau, du tust ja auch noch was Gutes, weil du den Wunsch erfüllst, dass sie ein Teil von ihr wird. Weißt du, da kann doch einer sagen, diese Religion wäre irgendwie nicht für die Versöhnung. Und so. Es kommt nur auf die richtige Perspektive an und dann passt das alles. Und ich meine, die Rape Culture, die war schon immer in Deutschland, die wurde nicht importiert. The controversial Muslim leader has previously called on all churches to be destroyed under Islamic law. Das scheint echt ein netter Zeitgenosse zu sein. Klingt vernünftig. Ja. Ich würde sagen, aus Saudi-Arabien ist der, ja, dann, wenn er mal irgendwann ein saudi-arabisches Restaurant gesucht ist, dann Bescheid. Wahrscheinlich ist das auch diese Kleidung, die sie hier tragen, ist wahrscheinlich, da brennt wahrscheinlich irgendwo das Holz oder so, dass sie schon mal geräuchert werden. Ja. Oh je. Smoking Hot Girl bekommst eine neue Definition. Keine Ahnung. So ist das. Ja. Da wurde ein Israeli, der kein Ticket hatte, der wurde beleidigt. Von S-Bahn-Kontrolleuren. Hatte der kein Ticket? Ja. Das nee. Ach ja, stimmt, der musste seinen Pass zeigen, genau das war es. Ja. Und daraufhin meinten die dann, ja, also. Ich find das angebracht, weil. Ich bin leidigt. Womit denn? Haben sie gesagt, oi weh, wolltest du dein Ticket nicht bezahlen oder was? Leute, ganz ehrlich, ich find das angebracht, weil ich meine, Tickets sind echt nicht mehr billig, aber wenn die eine bezahlen kann, dann die Juden. ich find's toll, dass sich hier das Presseorgan aus dem Fenster lehnt und sogar schreibt es, die als südländisch beschrieben wurden. Das hätte sich keiner denken können. Weil das sind ja eigentlich die bösen Deutschen. Ich meine, die Braunhemden, die hier durch meine Stadt laufen. Zuständige Staatsschutz der Polizei ermittelt da jetzt. Ja, grundsätzlich. Ich meine, also, wir haben halt... Ich habe schon so viel, also ich wohne ja auch in der Großstadt und ich habe schon so viel Quatsch erlebt bei irgendwelchen Fahrkartenkontrollen. Und keine Ahnung. Ja, du weißt, dass Antisemitismus halt eine andere Stellung bei uns. Ne? Das wird dann, glaube ich, eher, weil die haben halt auch Schiss, dann kommt der Zentralrat und dann kommt die ADL und sonst wer. Und ja, das finde ich schon eher krass hier. Israelischer Tourist durfte dann nie zu einem Burgerrestaurant am Alexanderplatz. Antisemitisch vielleicht, der 51-Jährige bestellt am Abend einen Kaffee, woraufhin der 29-jährige alte Angestellte sich weigerte und sagte, I don't serve Jews. Und in dem Moment wird dann plötzlich die deutsche Leitkultur wieder hochgehalten, dass sowas nicht in Ordnung ist. Also eher so hier Kaffee ist aber kein Juice. Ja, aber ich finde es einfach interessant, dass du dann hier als ich weiß jetzt nicht über die anderen Fälle, aber wenn man dann Südländer dazu schreibt, ja, liebe Muslime, das ist scheiße, was ihr da macht. Keine Ahnung, was ist das für ein Arsch? Warum macht ihr so eine Kacke? Was soll das? Hab ein bisschen Respekt vor der Geschichte von dem Land, wo ihr hier seid. Wisst ihr so? Also, wir hatten schon mal ein undankbares Wüstenvölkchen hier. Das können wir mit. Nein, Quatsch. Aber weißt du, ich, keine Ahnung, was soll der Scheiß? Also, warum muss man das lesen? Das ist scheiße. Also, ja, das war wahrscheinlich die SS-Bahn, wo er keine Fahrkarte hatte. Ja. Weiter geht's im Text. Oi, weh. Hat da noch einen? Und wenn ich meine, ich bin eigentlich immer dafür, wenn jeder, der irgendeiner Religion anhängt, keine speziellen Hüte, Kopftücher, Handtücher, Nasenpiercings dazu trägt, da bin ich eigentlich immer ein Fan davon. Aber irgendwie ist das schon lustig, warum die Muslime, die Juden so wenig leiden können, wenn wir uns hier in scheiß Deutschland befinden. Wenn das irgendwie mit was, also was, wenn ein Palästinenser Probleme hat oder so, dann kann ich das menschlich irgendwo nachvollziehen. Aber Alter, warum magst du den hier nicht? Die leben doch beide in Deutschland. Also warum geht ihr euch gegenseitig auf den Sack, Alter? Was soll die Scheiße? Weißt du? Keine Ahnung. Ja, aber das ist ja ein Grundproblem aller Religions- oder aller Konflikte, die durch Religionen verursacht werden. Ich meine, das ist ja überhaupt nicht rational. Ja. Nicht mehr im Ansatz. Und dass es ja auch noch hierher nach Europa getragen wird, dieser Konflikt, Ja, ich weiß nicht, es ist auch ja nichts, was weniger werden wird, sondern eher noch bestärkt werden wird in der nahen Zukunft. Naja gut, ich meine allein, wenn wir überlegen, dass die Flüchtlinge aus Syrien kommen ja auch aus einem Land, was mit Israel eigentlich, solange diese Flüchtlinge auf der Welt sind, im Kriegszustand beziehungsweise im kalten Kriegszustand lebt. Also das wird auch nicht besser werden, was unsere Neuzugänge angeht. Da kann ich dir eine Anekdote zu erzählen. Meine Frau, die war in einem Deutschkurs, um was war es, B1, B2, keine Ahnung, um ein höheres Zertifikat in Deutsch zu erreichen. Und dann hat sie sich mit einer Syrerin unterhalten. Und sie hat die Syrerin darauf angesprochen, dass Mohammed doch eine relativ junge Frau geheiratet hat. Und die Syrerin meinte dann, dass das eine Lügengeschichte ist, die von den Juden in die Welt gesetzt worden ist. Dass er die Aisha hatte, die, was war sie, 7 oder 8 Jahre alt ist. Und das fand ich halt schon irgendwie hart so. Alter. Das ist halt die Geschichte von einem Propheten, der hatte eine ziemlich junge Ehefrau. Und dann aber zu sagen, ja, das haben die Juden in die Welt gesetzt. Das fand ich halt einfach richtig heftig, eigentlich als Kommentar. Also diese Geschichten gibt es ja öfter mal. Also ich habe einige Male gelesen, dass es dann verschiedene Prediger gibt und so weiter, die dann auch in arabischen Ländern im Fernsehen sagen, ja, dass die Juden an allem schuld sind und alle Kriege und so weiter und so fort. Also jegliche Schuld dieser Bevölkerungsgruppe zugeschrieben wird. Und das ist ja dann Mainstream. Also Mainstream-Ansicht, ja, die da verbreitet wird. Und das ist schon sehr erschreckend. Ja, also ich, mich hatte das getriggert, so einfach nur so, ja, das sind die Juden, die haben das erzählt. Meine Fresse, Alter, was ist los mit dir? Du weißt so, keine Ahnung. Sehr heftig. Ja. Ja, das finde ich auch ganz schön krass, dass in Deutschland halt eben jemand sich so einen Schal anzieht, wo irgendwie irgendwas mit Israel drauf ist, generell, dass sich die Leute hier solche Gedanken über so einen Kram überhaupt machen. Also, dann merkt man auch mal, wie dieses Mindset halt eben ist. Also, ich weiß nicht, welchen Einfluss irgendwelche Sachen, die in irgendwelchen anderen Ländern laufen, auf meinen Alltag hier normalerweise hatten. Ne? Oder irgendwie. Also, oder zum Beispiel, die Familie von meinem Vater kommt ja aus Schlesien und ich denke mir nie irgendwie, oh, das muss deutsches Gebiet werden oder irgendwas, oder was ist da los oder irgend so ein Scheiß. Was ist mit dir los? Was läuft falsch, Chris? Geht mir komplett am Arsch vorbei. Also. Ne? Und also ich lebe da nicht, das ist nicht Teil meines Lebens. Und aber wenn Leute hier nach Deutschland kommen, dann brauchen die sich auch nicht irgendwie Gedanken machen über was mit Israel ist oder so. Naja gut, aber ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde irgendwann nächstes Jahr nach der Bundestagswahl fliehen müssen, ne? und bin dann im Ausland, dann würde ich mir auch schon Gedanken machen, was Rot-Rot-Grün aus Deutschland macht. Also. Es ist ja vor allem einfach nur ein Zeichen dafür, welche wichtige Position Religion und vor allem andere Religionen dann für diese Leute im Alltag noch haben. Und wahrscheinlich auch während der gesamten Erziehung und im ganzen Kulturkreis, was das für einen Stellenwert eingenommen hat. Das ist ja in der säkularen Welt, westlichen Welt, weitestgehend säkularen Welt, so stark in den Hintergrund geraten, bis auf einzelne Gruppen, die natürlich immer noch sehr religiös sind. Und auch in den USA zum Beispiel ist es ja sehr deutlich, den evangelikalen Christen und so weiter, die da sehr viel Wert drauf legen. Aber der Großteil der westlichen Bevölkerung hat da ja eigentlich wenig Bezug zu. Und entsprechend gibt es da auch weniger Konflikte, wenn andere Leute andere Religionen zum Beispiel vertreten. Unterschied ist natürlich jetzt, wenn Leute mehr nach Deutschland kommen, die dann diesen religiösen Konflikt hierher bringen, dass dann auch wieder die Aufmerksamkeit von der ursprünglichen Bevölkerung da viel stärker drauf gerichtet wird. Und deswegen ist ja diese starke Ablehnung inzwischen zu sehen gegenüber dem Islam, aber eben aufgrund von konkreten Beispielen, die immer und immer wieder auftreten. Aber ich habe auch viel mehr Muffe, muss ich ganz ehrlich sagen, noch wegen dieser Geschichte mit Kurdistan und Türkei. Weil das ist ein Zunderfass, wo halt auch jederzeit die Lunte losgehen kann. Und dann hast du hier in Deutschland Mord und Totschlag. Das gebe ich dir Brief und Siegel. Das wird auf jeden Fall Todesopfer geben und viel Gewalt und viel Polizei, wenn da unten halt der Krieg richtig losgehen sollte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Erdogan darauf verzichten wird. seine Machtbasis in Kurdistan weiter auszubauen. Das ist eigentlich was, wo nur das Wann die Frage ist und nicht das Ob das passiert. Ja, das stimmt. Der ist das ja ideologisch verborgen. Wobei, was ich sagen muss, über dieses Konflikte in einem anderen Land austragen, also wenn sozusagen zwei Minderheiten ihren Konflikt auch in die Öffentlichkeit in Deutschland tragen. Auf der anderen Seite, worüber würden wir uns sonst unterhalten? Über die Umbenennung von Straßennamen und über Genderkacke? Wäre das dann das Einzige, was sozusagen in den Medien wäre? Also also sozusagen nach dem Argument, dass wir geistige, intellektuelle Kapazität dann sozusagen da weiter verleihen, wenn wir über den Konflikt zwischen den Türken und den Kurden nachdenken. Also wisst ihr, was ich meine? Oder ist das verkopft? So eine Art geistige Entwicklungshilfe. Ja, wir haben die Kapazitäten und bevor wir sie verschwenden, wenden wir sie lieber für euren Konflikt auf. Ja, wobei es mir trotzdem graut davor, was dann auf der Straße passiert. Also. Und ja, 2500 IS-Kämpfer, der Kampf um Mosul, werden keine Europäer nach Syrien und nach Irak gereist. Dann wäre ISIS hätte 50%, über 50% weniger Kämpfer in Mosul, die Stadt, wo sie den IS am Anfang ausgerufen haben, was sei ein symbolischer Ort für den IS ist. 2500 Kämpfer, die nachdem der IS bekämpft worden ist, wo wir dann fast schon hoffen können, dass es dann vielleicht nur noch 1500 sind, die dann nach Deutschland kommen und nach Frankreich und nach Großbritannien. Und das wird noch lustig. Natürlich sind nicht alle von denen, die dann zurückkommen, immer noch Gotteskrieger. Manche sind desillusioniert, manche sind Schläfer, manche wollen, keine Ahnung, in Libyen den IS weiterhin groß machen. Aber einfach nur so diese Zahl 2500. Wenn Leute sagen, warum denkst du über den Islam nach? Oder warum kritisierst du was im Islam? Mein großes Problem ist, dass in Deutschland und in Frankreich und also in der Gesamt-EU an Haufen Leute, die mit uns hier leben und rumgammeln und keine Ahnung, auf Mutti schimpfen, dass die sich irgendwann gedacht haben, wir gehen zum IS. Wir haben von der Bundeswehr 20 Soldaten, die gesagt haben, wir spielen in der Freizeit Krieg in Syrien. Und das ist scheiße. Das ist nicht in Ordnung. Also keine Ahnung. Ja. Wenn wir eine Grenzkontrolle hätten, könnten wir die vielleicht sogar irgendwie identifizieren, wenn die wieder reinkommen. Aber so schmeißen die halt einfach ihren Pass weg. Ja, aber Grenzkontrollen sind der Untergang des humanistischen Abendlandes. Mhm. Weil man könnte ja einfach, also da wäre ich auch echt knallhart, da würde ich eine Insel nehmen. Ne? Irgendeine kleine Nordseeinsel, ein paar Gebäude drauf, damit die Leute halt eben unter Hochsicherheitsvoraussetzungen in Deutschland weiter wohnen können, wenn sie hier weiter wohnen müssen. Ja. Ja, hier hat irgendjemand so Zigeunerschnitzel in Sinti- und Roma-Schnitzel umbenannt. Super Idee. Im Waldgeist. Ach du Kacke. Ja, das ist doch bei Frankfurt, oder? Ja, das ist so lustig, weil ich komme aus dem, also ich bin da zur Schule gegangen in dem Kaff und so und das war jahrelang nur so eine billige kleine Klitsche und irgendwann ist das explodiert, weil die Leute da halt irgendwie doppelt so große Schnitzel bekommen. Genau, ich kenne das auch nur mit diesem XXXL-Zusammenhang, steht ja auch dahinter, ja. Okay. Aber ich verstehe nicht so ganz, ist es jetzt, also was ist jetzt die Kritik? Dass es jetzt schlechter ist als vorher oder dass es jetzt politisch korrekt ist? Roma-Schnitzel oder? Genannt und das scheint scheinbar schlecht zu sein. Okay. Weil ich hatte gedacht, Zigeuner ist der negative Begriff. Ja, aber die meinen wahrscheinlich, das ist ein Schnitzel und so nach dem Motto, also das läuft dann so wie mit der Fatwa, dass du deine Frau essen darfst. Ach so, als ob es das Schnitzel aus Sinti und Roma gemacht wäre. Interessant. Ja, weil Jägerschnitzel ja grundsätzlich auch aus Jägern gemacht wird. Ist schon völlig klar. Ja, okay. Wenn man von Jägern und von Jagen und von Essen spricht, dann meint man, dass man die Jäger ist. Ja, klar. Definitiv. Das macht Sinn. Oh Gott. Ach, Conny. Oh ja, das habe ich auch sehr viel drüber gelesen in den letzten Tagen. Das war auch sehr interessant. Vor allem dann diese Konfrontation mit der Realität, die die Betreiber dieses Con Island dann letztendlich hatten und dann entsprechend ihr Statement abgegeben haben. Ja, also es ging ja quasi darum, dass sie da immer so Tanzveranstaltungen und sowas gemacht haben und die Flüchtlinge konnten für günstig Geld genau rein. Und da gab es dann halt zu allen möglichen, die haben halt die Frauen da einfach betatscht und so. Genau, und dann sind sie dazu übergegangen, jetzt inzwischen, dass ich glaube ich, die Leute, die diesen, was wie Refugees Welcome Fuffi oder so, irgendwie irgendwas konnten sie da jetzt günstiger bekommen und die müssen jetzt aber per Mail anmelden, um das in Anspruch zu nehmen. Das machen wohl nur noch 10 von den ursprünglichen Flüchtlingen, die das halt sonst gemacht hätten. Und die haben dann wohl entsprechend sehr, sehr viel Kritik, vor allem aus der linken Szene, dafür bekommen, dass sie jetzt angeblich, Anti-Flüchtlinge sind, rassistisch sind und so weiter, weil sie darauf reagiert haben, auf diese Übergriffe. Ja, es geht halt auch nicht nur um Sexismus, wie es hier in der Überschrift steht, sondern es ist natürlich dann auch, was mit immer dazu kommt, gestohlen worden. Also das, klar, es ist jetzt zwar so ein Vereinsclub oder sowas, nehme ich an, so eine alternative Geschichte, aber wenn ich einen Club hätte und die Leute würden da am Stück bestohlen und betatscht, müsste ich mir auch Gedanken machen. Ja. Und dann ist es natürlich billig für Leute von außen zu sagen, das ist jetzt, weil das Rassismus oder irgendwas. Aber das ist ja auch nicht die erste, da war ja vor Monaten auch schon diese Geschichte in Freiburg, wo ein Club gesagt hat, es gibt Probleme und auch gleich irgendwie Ärger geerntet hat, man könnte das so nicht laut sagen und das würde doch die Bevölkerung beunruhigen und so. Nee, bitte. Achso, also bei diesem, was ich noch mich erinnere an eine Story war, bei diesem Con Island oder Conny Island, keine Ahnung, wie man es nennt, dass dann wohl einer der Flüchtlinge, die das in Anspruch genommen haben, wohl auch dann nach etwas Alkoholkonsum sehr extrem ausgetickt sein soll. Mit der Begründung, er war wahrscheinlich traumatisiert und so weiter, aber er wurde dann quasi rausgebeten oder rausgebracht. Und die Security haben dann halt versucht, ihn irgendwie ruhig zu stellen und zu warten, bis die Polizei kommt und so weiter. Und dann wurde die Security dann nachher von den anderen Besuchern als Rassisten beschimpft, weil sie versucht haben, diesen ja sehr betrunkenen Flüchtling halt irgendwie zurechtzuweisen oder zumindest davon abzuhalten, noch mehr Chaos anzurichten, was ich auch sehr interessant fand, dass man da nicht versucht, irgendwie die Situation zu lösen, sondern eher die Security noch beschimpft, dass sie jetzt rassistisch handeln, weil sie da eine Person ruhig stellen wollen. Tja, ja. Ja. Das ist auch ein ganz gutes Schlusswort von mir, weil ich muss mich jetzt verabschieden, leider. Leider keine Zeit mehr. Aber ich wünsche euch noch einen schönen Reststream und ich hoffe ab nächste Woche, dass ich dann wieder regelmäßiger und länger dabei sein kann. Super. Danke fürs Reinschauen. Ja. Wie gesagt, euch noch viel Spaß und noch einen schönen Abend. Bis dann. Mach's gut. Ja? Ciao. Ah, ein Twister-Artikel. Der ist wahrscheinlich vom Abel. Nehme ich an. Ja, ist er schon wieder da? Ich glaube nicht. Das ist diese Geschichte, glaube ich, mit der U-Bahn, ne? Wo irgendwie ein Sexist beobachtet worden ist und dann öffentlich geschämt worden ist. Und dann kam hinterher raus, das ist ein Autist, der das wohl öfter macht. Und, der hatte wohl einfach irgendwelche Leute angesprochen und wollte High Fives haben. Ah ja, genau, das hatte ich auch gehört, ja. Und da haben die dann natürlich, oh, ist das sexuell? Du reißt ab. Naja. Schon wieder. Ja. Also die, da haben die halt humongous-mäßig, ist das sexual harassment? Fing das dann wohl an. Ja, okay. Anstatt dem einfach nur so High Five zu geben. Das ist auch furchtbar, ne? Also High Five sind ja ganz klar sexual harassment. Die wachsen nicht an Bäumen. Das ist mit diesen Leuten, die dann Free Hugs verteilen wollen. Das triggert mich auch. Geh weg. Ja, aber die verlangen ja keine Free Hugs. Der hat eine Free High Five verlangt. Die wollen mir das aufdrängen. Und das in der heutigen Wirtschaft. Oh ja, den können wir jetzt ganz durcharbeiten. Da freue ich mich auch schon drauf. Oh Gott. Nee, das ist eigentlich eher eine Quelle. Die habe ich bekommen vom Bundesministerium des Inneren. Als ich sie gefragt habe, ob sie mir aufschlüsseln können, wie viel Geld für die Gewaltprävention bei verschiedenen Strömungen ausgegeben wird. Also links, rechts, islamisch, anarchistisch, was weiß ich. Man müsste irgendwie rausfinden können, wie viel Geld für die Prävention welcher Strömungen verwendet wird. Aber ja, das ist hier geht, also ich finde kaum was es gibt da so eine Aufstellung, wer wie viel Geld kriegt, ich glaube gegen Ende, aber da finde ich fast nichts, außer unseren altbekannten Amadeus und Changes und Demokratie Lebens und so. So richtig. Aber ich hatte auch noch keine Zeit, dieses ganze Ding zu lesen oder mich näher damit auseinanderzusetzen. Ja. Es gibt hier auf jeden Fall eine Randnotiz. Zudem fördert die Bundesregierung die Präventionsarbeit gegen Linksextremismus und damit verbundenen linken Militanz, in Anführungsstrichen, Notwendigkeit einer entschlossenen, präventiven, insbesondere aber auch repressiven Bekämpfung zeigt sich laut Verfassungsschutzbericht des Bundes anhand der im Jahr stark gestiegenen, 62% angestiegenen Anzahl linksextremistisch motivierter Gewalttaten. Ernsthaft im Bereich 5620. Make politische Gewalt great again. Nee, aber ich habe den Bericht leider selber noch nicht lesen können, aber ich mache das mal noch. Dann können wir dann noch genauer uns das zu Gemüte führen. Weil irgendwie, das ist zwar nervig, sich einen 62 Seiten langen Report durchzulesen, aber jegliche Artikel, die zu dem Thema erscheinen, also das ist zumindest meine Erfahrung, dass es dir mehr bringt, so einen Report zu lesen, wie irgendwelche Meldungen in die Richtung. Also, oder Meldungen über den Report. Radikalisierung, ich suche nochmal 13 Vorkommen von links, ist das hier auf jeden Fall. Die sind wahrscheinlich alle in diesem Absatz hier. Hier gibt es noch mehr Handlungsfelder. Und islamischer Extremismus und Linksextremismus, das ist eine gute Verknüpfung. Werden präventiv-pädagogische Konzepte weiterentwickelt. Frühprävention und Demokratiestärkung im ländlichen Raum werden gestärkt, was auch immer das bedeuten soll. Du meinst doch, die Leute in der Stadt gut und schlau und Dings, und auf dem Land sind die alle noch Sachsen, rechts. Okay. Die meinen wahrscheinlich auch diese 100 Millionen Euro Initiative Ding gegen rechts, wo jedes Bundesland je nach Finanzhaushalt tatsächlich dann was macht oder nicht. Stärkung des demokratischen Bewusstseins und der Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt. Das hat scheinbar was miteinander zu tun. Ja, grundsätzlich würde ich das sogar zustimmen, dass das miteinander zu tun hat. Aber halt nicht so extrem, wie es halt momentan von den Medien und der Regierung irgendwie vorgezeigt oder vorgelebt wird. Also hier soll es irgendwelche Online-Dossiers geben. Das Ding ist halt auch, wenn die gesamte Presse immer auf die AfD einschlägt, dann kann man sich dann als Rechtskonservativer auch zu einem Opfer hochstilisieren. Also ich, keine Ahnung. Das ist halt, ich weiß nicht. Ich denke, dass sozusagen Demokratieförderung bei ordentlichen Medien anfangen könnte, die besseren Journalismus betreiben und vielleicht auch in der Flüchtlingskrise vielleicht auch mal kritische Worte äußern, wie zum Beispiel das scheiß UN-Flüchtlingshilfswerk hat immer noch kein Geld. Aber wir haben jetzt super Reporte und Initiativen, die irgendwas machen sollen. Weißt du, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, toll, hier links. Wenn es Geld gibt, das ist dann die Konfrontationsdelikte zwischen rechts- und links motivierten Straftätern. Um die Dynamiken dieser Delikte zu ergründen. Alter. 319.000 Euro um die Dynamiken der Konflikte. Ach du Scheiße. Man darf es echt gar nicht lesen, sowas eigentlich. Oh, guck dir nicht an, wer unterstützt wird. Bitte nicht. Ja, natürlich. Ich bin nur wütend. Ernsthaft, das ist Demokratie-Leben hier Geld, Demokratie-Leben da Geld. Das ist ein Forschungsprojekt Gewaltdiskurse unter linksradikalen Linksextremisten der FU Berlin. Das wird ja helfen, die FU Berlin, super. Fachbereich Forschungsverbund SED-Staat im Bundesprogramm Demokratie-Leben. Der SED-Staat im Bundesprogramm Demokratie leben. Ah ja. Also was ich auch noch interessant finden würde, ob wir dann innerhalb von, sagen wir mal, 2 oder 3 Jahren dann herausfinden, dass wir mal wieder aus Versehen Salafisten Geld gegeben haben. Demokratie. Und die Zielgruppen sind Verantwortliche aus Politik und Verwaltung sowie Aktive aus der Zivilgesellschaft. Ja, das waren die 13 Vorkommen von Linksextremismus in dem Pamphlet hier. Gib mal Demokratie Leben ein. Ja, nee, lass das. Mach mal. Ja, wieso? Demokratie Leben ist ja so einiges bestimmt. Fast alles. Nur? Ja, das geht ja sogar noch. Aber die Trägerförderung der Bundeszentrale für politische Bildung, das ist die, wo wir uns mal dieses Video angeguckt hatten, wo auch die Amadeo-Antonio-Stiftung Geld überkriegt. Da wollten wir uns doch anmelden. Stimmt, machen wir das mal. Also wir wollten, was wollten wir nochmal machen? Als Bindeglied zwischen 4chan und der Gesellschaft. Ja. Genau. Und dann bilden wir den Zentralrat der Weltraumaffen. Zentralrat der Duden. Der Dudes. Ja, das ist hier die große Pyramide. Demokratie leben. Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit. Hier steht es wieder nichts von Linksextremismus. Und auch nur Menschenfeindlichkeit. Autofeindlichkeit wird nicht explizit erwähnt. Also ist ja, das aber okay. Whataboutism ist ja eh, das ist ja albern. Ja. Ich krieg vom Staat 130.000 Euro für die Gewaltprävention und Whataboutismus ist albern. Partnerschaften für Demokratie. Partner? Demokratie. Was sollen die Kommunen, was sollen Partnerschaften für Demokratie eingeben? Ja, vor allem, was ist ein Demokratiezentrum? Ein Parlament, würde ich sagen, ist vielleicht ein Demokratiezentrum, aber garantiert nicht der Hinterhof von der AA-Stiftung. Vernetzung und mobile Opfer, was? Ach so, okay. Ne? Mobiler? Was? Der Satz macht keinen Sinn. Vernetzung und mobiler. Weißt du Bescheid? Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Demokratiestärkung im ländlichen Raum. Ich sag euch, das Geld geht alles nach Sachsen. Und was die vor allem nicht erwarten, ist, dass jetzt in Sachsen alles Nazis sind. Deswegen kriegen sogar die Leute, die gegen Rechtsextremismus kämpfen, das Geld, was gegen Rechtsextremismus benutzt werden soll. Mhm. Wahrscheinlich wäre es auch sinnvoller, einfach das Geld unter den Leuten in Sachsen aufzuteilen, damit die sich mal was Schönes kaufen können. Das würde Demokratie mehr helfen als der ganze Rotz zusammen. Bin ich auch der Meinung. Ich glaube, vor allem, wir müssen uns das Programm Zusammenhalt durch Teilhabe nochmal angucken. Müssen wir das? Ich will aber nicht. Nein, nicht heute, aber auf jeden Fall. Weil das wird hier immer in dem gleichen, ich kannte das noch gar nicht, Zusammenhalt durch Teilhabe. Klingt so ein bisschen wie Kraft durch Freude. Hauptsache die KPMD PMK ist dabei. Na, was war das da? Zusammenhalt durch Teilhabe. Ja, sag das mal einem Zeitarbeiter. Der irgendwie 1.000 Euro verdient dafür, dass er 50 Stunden die Woche kloppt. Sagt das dem mal Zusammenhalt durch Teilhabe. Dann, ich meine, klar, eigentlich liegt die Lösung da schon drin, weil es gibt die Teilhabe nicht in dem Umfang. Also, ja. Keine spezifischen Zielgruppen hat Demokratieleben. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ja. Und dann gibt es hier noch Europa macht Schule. Das klingt auch komisch. Ja gut, das ist ja hier Erasmus und so, das ist Studentenaustausch. Ja, Komma, oder? In Zusammenarbeit mit. Ach so, okay. Kannst du mal Kufarophobie eingeben? Null Treffer. Ich sag's dir aus dem Kopf, ich hab's ja schon gelesen. Einzelne Projekte gegen Rechtsextremen. Gesicht zeigen, Störungsmelder auf Tour, annefrank.org. Aber ja. Strafgefangene in Jugendhaftanstalten. Die. Aber gut, das ist doch nur 19.000 Euro, also. Kinder, ihr könnt ins Internet heute am Strafgefangenen Freitag. Aber die einzige Seite, die ihr öffnen könnt, ist annefrank.org. Viel Vergnügen. Und Schweinezuchtbetrieb Meier. Jetzt sponsert das Ganze. Ne? Ja. Ja, und aber wie ihr schreibt irgendwelche Hasskommentare bei annefrank.org, ja, und aber muss man denen nur nachher mehr Geld bezahlen, um die präventiv irgendwie... Wie hilft es jetzt dem Juden mit der Kippa da in dem Zeitungsartikel vorher, dass annefrank.org, dass es das gibt, wie erreicht man das? Naja, wenn der Gefangene sich dann ganz schrecklich schämt, nachdem er annefrank.org komplett gelesen hat, dann lässt er das vielleicht das nächste Mal. Ja, also weißt du, was ich meine? So ist, diese Programme habe ich halt immer so das Gefühl, dass sie irgendwie so komplett an der Realität vorbeigehen. Wie tust du den Typen, der den Juden wegen der Kippa angemacht hat und der im Burger King gesagt hat, Alter, geh weg, Mann. Wie erreichst du den mit annefrank.org oder mit irgendwas anderem, was da drin steht? Annefrank.org, oh mein, ey. So ein Quatsch, weißt du, was ich mir darunter jetzt vorstellen muss, so, um da so einen roten Faden mit dem anderen Kram, über den wir heute so geredet haben. Wahrscheinlich ist das eine Rezeptsammlung für Zubereitung von Anne Frank oder so. Nein, aber weißt du, einfach nur so der Typ im Burger King, der im Burger King jemanden das verwehrt, weil er eine Kippa trägt. Ja, Leute, die in Fast-Food-Restaurants arbeiten, sind jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie sich für Geschichte interessieren oder an irgendwas Interesse zeigen. Wie erreichst du die Leute? Das würde ich gern einen von den Leuten fragen, die den Report geschrieben haben. Wie erreichst du die Person? Weil du gibst dir einen Haufen Geld aus. Bitte für was denn? Das kommt nicht in der Realität an. Weißt du, auf der Straße, dort, wo dann die Kacke wirklich am Dampfen ist. Dann machen wir eine Lichterkette oder was danach. Habt ihr schon mal Deutschlands Fachmagazin für Bürgerengagement gelesen? Ja, auf jeden Fall. Fachmagazin für Bürgerengagement. Der erste Artikel, der um ein Imam im Gefängnis. Terrorangst. Demokratie braucht Zustimmung. Ein Imam im Gefängnis, aber wahrscheinlich nicht als Gefangener, oder? Sondern nein, als so nach dem Motto, hurra, wir sind so weltoffen bei uns. Nein, wir brauchen mehr Imame in Haftanstalten, weil. Auf jeden Fall auch bei der Bundeswehr, das sagen sie auch mal wieder. Das haben sie auch bei der Islamkonferenz gemeint. Es muss dringend, die Seelsorger müssen auch Imame, müssen auch Seelsorger werden. Ja, das sieht aus wie das übliche Netz gegen Nazis-Scheiß. Bündnis Toleranz. Aber was ist denn mit den ganzen Leuten, die nicht zum Bündnis Toleranz dazugehören? Oder wie erreichst du die Reichsbürger mit dem Programm? Ich weiß nicht. What about the Reichsbürger? Ja. Nee, also ich finde, wer die BRD nicht akzeptiert, der sollte auch nicht aus unseren Fördertöpfern Informationen kriegen. Das fände ich falsch. Ja, das stimmt auch. Dann kommt da so ein Disclaimer bei annefrank.org, den du wegklicken musst. Sind oder waren sie jemals Reichsbürger? Verlassen sie diese Seite. Die ist mit deutschem Geld gesponsert. Was ist das da? Fotoausstellung Vorbilder. 22 Sportler und Politikerpaare positionieren sich auf Porträts. 150.000 Euro! 150.000 Euro dafür, dass ich 22 Racksfressen habe. Hurra, Virtual Signaling. Wir sind gut, ihr seid schlecht. Ist das nicht die Alte hier, die irgendwie bei Social Media war, weil sie irgendwen, der ihr irgendwelche anzüglichen E-Mails geschickt hat? Nee, das ist die dänische Volleyballspielerin, die sich umgebracht hat. Ja, so war das auch, glaube ich. Remember? Oh Mann. Die Kampagne ein Gesicht verleihen. Enttabuisierung des Problems. Was ist denn Enttabuisierung das Problem? Des Problems? Wir reden nur über Rassismus und bla und blub. Und nee, vor allem auch mal umgedreht. Soll das Problem tabu sein? Darf man das Problem nicht ansprechen? Ja. Oder, nee, Quatsch, falsch schon verstanden, sorry, aber keine Ahnung. Das ist das Zusammenarbeit durch Teilhabeprogramm. Toleranz macht frei. Ja, da können auch super Spitzensportler für werben, weil die haben ja so eine gewisse Teilhabe. Im Gegensatz zu den Leuten, die halt zum Beispiel, die du nicht erreichst und die dann zur AfD gehen. Ja, weil das fand ich vor allen Dingen. Angebot machst. Das fand ich vor allen Dingen auch schon immer dem. Ich weiß nicht, ob sie sich das mittlerweile abgewöhnt haben, aber eine Zeit lang gab es ja bei diesen ganzen hier Fußball-Welt- und Europameisterschaften immer irgendwie beim Halbfinale oder so, musste ja dann so einer da irgendwie diesen Fairplay-Zettel davor lesen. Irgendwie der Kapitän oder so, wo dann da irgendwie so draufsteht. Wir sind dafür, dass keiner benachteiligt wird, keine Unterschiede gemacht werden wegen dem üblichen Kram halt Hautfarbe und so ein Zeug, ne, wo ich mir dann immer so denke, ja geil, ihr seid in einer geschlechtergetrennten Sportart und der Grund, warum ihr das da machen dürft, ist wegen euren körperlichen Eigenschaften. Und nachher fliegt er im Privatjet nach Hause. Ja. Also, ja. Rechts außen ist nur als Spielposition okay. Solche Sprüche auch. Eine Zeit lang haben die hier in der Stadt die Leute dazu aufgefordert, auf die Mülleimer lustige Sprüche auf Aufklebern zu kleben. So, steck hier was rein und so. Könnte ich ausrasten für so einen Mist. Das die Leute aber auf jeden Fall zum Umdenken bringen. Ja. Wenn du so einen Reichsbürger liest, dann denkt er sich sofort, die BRD gibt's doch. Rechts außen ist kein Spiel, ist nur eine Spielposition. Diese Initiativen, die sind irgendwie immer mit so einer Tragik behaftet, wie bei Sophies Entscheidung. Warte mal, kannst du mal Entschuldigung. Wenn Sophie gesagt hätte, ach komm, nimm beide Kinder. So kommt mir das vor. Also ich weiß nicht. Es ist, was macht ihr denn? Also ich warum kaufen wir eine Zeitschrift an? Ja, das hatten wir ja gerade schon. Dieses Magazin couragiert. Ja, aber da unten drunter auch Ankauf der Zeitschrift gegen Vergessen zur Verteilung an. Wir kaufen also an Presse, wir fördern also irgendeine Zeitschrift mit Kohle und verteilen die dann, wenn wir die gekauft haben. Was ist denn, den Job möchte ich auch, kann ich auch so eine Zeitschrift machen? Ja, die nennen wir Affe aktuell. Ja, Affe aktuell für Demokratie. Und so. Und Zeug. Echt. Aber das ist doch wirklich schon, da muss ich dann auch mal gucken, wer steckt hinter dieser Publikation, wer mich damit zuschusst. Vergessen für Demokratie e.V. Aber wir müssen dann einen Verein gründen und den nennen wir dann Verein zur Förderung einer Bananenrepublik. Und dann geben wir Abwehrquelle heraus. Wenn wir genug Kohle haben, können wir uns von Fraktus Affe sucht Liebe als Themensong irgendwie. Ja. Eine meiner Lieblingsbands in den 80ern. Und dann sagen wir haben auch noch ein Jugendprogramm, wir nennen das betreutes Saufen. Ich glaube auch Bildungskrieg. Ja, nee, wir sollten nicht zu sehr diese APPD-Nummer fahren. Von der Bundeszentrale für politische Bildung natürlich hier Geld. Also ich finde ja immer noch, dass die jugoslawische Weltverschwörung immer unterschätzt wird. Initiative Transparente Zivilgesellschaft? Nee, Moment mal, eigentlich ist doch eher eine Initiative Intransparente Zivilgesellschaft gefragt momentan. Transparenz haben wir doch für Privatleute schon mehr als genug. Wenn die NSA mein Zeug mitlesen kann. Gegen Vergessen für Demokratie, das ist auch gleich wieder die Keule, weißt du? Da habe ich schon keinen Bock mehr, da würde ich gerade eigentlich nicht mal mehr weiterlesen wollen, weil gegen Vergessen für Demokratie als... Ah, ja, ihr Deutschen, ihr wart böse. Also eure Großeltern eigentlich, aber das ist uns egal. Wobei ich dann euch trotzdem immer noch ein schlechtes Gewissen zu machen. Wobei ich da noch ein Verständnis haben könnte, wenn es jetzt so ein scheiß alter Verein ist. Aber wenn der wirklich 2009 angefangen hat und sich denkt, so den Leuten nur ein schlechtes Gewissen einrede, dann wird das schon mit der Demokratie. Finde ich das ein sehr makaberes und engstirniges Demokratieverständnis. Also ich mag Demokratie, weil Demokratie geil ist. Nicht, weil irgendwas in der Geschichte mal blöd gelaufen ist. Also ich weiß nicht, ich finde Demokratie allgemein gut, ohne dass ich an meine Vorfahren denken muss. Also. Wir haben ja hier in Europa ja schon vor längerer Zeit angefangen, damit zu experimentieren. Es wird ja immer so getan, als wäre die 1945 vom Himmel gefallen. Ja. Das ist Blödsinn. Ich meine, die Griechen hatten das, die Franzosen haben es versucht und wir haben 1848 das auch versucht. Also hört auf, so zu tun, als wäre irgendwie das alles erst nach 45 und bla. Ja. Die Bundesschülerkonferenz, na, das ist doch schön. Ich finde es gut. Und der Bundeselternrat, ne, das finde ich nicht gut. Bildung für nachhaltige Entwicklung. UNESCO-Weltaktionsprogramm. Ja, Programmbereich C finde ich auch gut. Wahrscheinlich eher Kategorie C. Ich meine, nachhaltige Entwicklung kann ich mittlerweile auch nicht mehr hören. Je nach politischem Lager heißt es irgendwas anderes. Das ist entweder migrationsfreundlich zu sein oder grüne Energie zu machen oder, keine Ahnung, Atomwaffen zu haben, damit man sich verteidigen kann. Also ja, ich habe das auch schon im Kontext von Atomwaffen gelesen. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, was nachhaltig heißen soll in einem politischen Kontext. Also ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist inzwischen... Das geht wie allen Wörtern in dieser Gesellschaft, in der alles zerredet und über nichts geredet wird. Die verfallen irgendwann. Und weil sie dann jeder für alles benutzt, sind sie dann wertlos. So wie nachhaltig, so wie Rassist. So. Das verschleißt halt die Sprache. Dieses beliebige Umgehen mit Sprache. Ja. Braucht man nur in die Medien gucken und die mit den Medien von vor 20 Jahren vergleichen und einfach mal den Ton, in dem gesprochen wird, mit dem Rezipienten sozusagen vergleichen. Mhm. Nicht von den Inhalten, nur der Ton. Und man wird feststellen, dass das... Ich meine, ich warte ohne Spaß noch darauf, dass die NPD irgendwann mal irgendwas veröffentlicht und sagt, ja, Nachhaltigkeit bedeutet, die deutsche Kultur zu schützen. Weißt du, keine Ahnung, Alter. Gibt es das nicht, diesen Quatsch von wegen Umweltschutz, Heimatschutz oder so? Oh Gott. Ja, aber weißt du, das meine ich so, was Nachhaltigkeit, weißt du, so irgendwas gibt mir Geld, lieber Staat. Ich mache hier Zivilgesellschaft. Weißt du? Ja, oder eine Endlösung mit Nachhaltigkeit. Oder diese Solar Roadways-Geschichte da in Amerika. Thunderfoot hat da ja auch nochmal ein Video über die Enthüllung des ersten Abschnitts der Solar Roadway gemacht, was irgendwie so ein komischer kleiner Platz in der Mitte von irgendeinem Kuhkaff in Amerika war. Und die Dinger haben auch nicht funktioniert. Ist, als das erste Mal geregnet hat, weil das nicht richtig isoliert war. Aber ich wette, der Typ sagt auch das amerikanische Äquivalent zu nachhaltig sehr oft. Also du musst halt, das ist so ein Buzzword einfach, das du dabei haben musst. Was hatten wir letztens? Transparenz. Und was war die Merkel noch in dem Schramm-Vortrag? Transparenz und Demokratie, was weiß ich. Das sind so, die musst du halt bringen, damit du irgendwie passt. Ich habe mal ein Papier gelesen vom amerikanischen Militär, was Nachhaltigkeit darüber definiert haben, dass bis zum Jahr 2025 umfassende militärische Dominanz über alle anderen Länder haben möchten, auf allen Bereichen, die es gibt. Das war für die Nachhaltigkeit. Weißt du, Ist das nicht auch geil hier? Das Bundesministerium des Inneren, Projekt Counter Narratives des Bundeskriminalamts. Durchführung einer medienpsychologischen Untersuchung zur Analyse der Wirkungsweisen von Counter-Narratives zur Prävention islamischer und rechtsextremistischer Propaganda. Staatspropaganda. Hilft Staatspropaganda gegen andere Propaganda, steht da eigentlich. Ja. Nee, Propaganda machen immer nur die anderen, wir sind die Guten, du hast da was durcheinander gebracht. Deswegen hatten wir auch ein Propagandaministerium. Ja. Gegennarrativ ist was anderes als Narrativ. Die Zivilgesellschaft ist ja auch wieder involviert. Wo ist eigentlich diese Zivilgesellschaft? Kann man da eigentlich mal hingehen? Kann man da Mitglied werden? Ja. Aber ich verrate nicht, wo. Das staubst du nur Fördergelder. Aber frag mal die Anne, die sagt's dir. Whataboutism ist albern. Entschuldigung. Das hält ja Kahana aus. Es geht ja auf Kahane Kuhhaut. Die habe ich noch gar nicht gelesen, oder? in diesem, sie ist noch nicht, also die Stiftung ist noch nicht, die Stiftung ohne Namen ist noch nicht erwähnt worden. Ja, die ist wahrscheinlich subsumiert unter Demokratie leben. Ja. Ich finde es gut. Endlich macht mal jemand was für die Zivilgesellschaft. Aber hier steht es ja wahrscheinlich nicht bei. Und. Die Amadeus Antonio Stiftung. Und das Anne-Frank-Zentrum. Die Berlin-Brandenburgische Landjugend. Okay. Und nochmal Anne Frank. Hier, die Anne hat aber echt zu tun. Deswegen ist sie jetzt auch .org. Die alte Feuerwache e.V. Finde ich gut, wenn die alles unterstützen. Nein, nicht mehr schafft. Die AG Tage ethischer Orientierung. Das macht, glaube ich, Spaß, diese Liste durchzugehen. Ja, ich fand auch dieses hier eben gerade mit den direkt darunter hier. Jugend-Selbstorganisation von Roma und Nicht-Roma. Ja, kann man auch gleich sagen, von Menschen oder wie? Nee, ich glaube, es geht da irgendwie drum, dass du nicht Zigeuner sagen willst, aber dass Roma auch nicht alle einschließt, weißt du? Ach so. Ja, aber so oder so. Ich meine, mich würde ja auch mal interessieren, wie viele von diesen Leuten überhaupt noch in Deutschland leben. Das sind wahrscheinlich irgendwie 50 und die sind alle jeder hat seinen eigenen Verein gegründet. Ja, es gibt ja aber doch so, also zum Beispiel da hier dieses Duisburg, dieses eine Viertel ist doch wohl großflächig in Hand von Familienclans, aber es gibt schon, glaube ich, noch Gruppen davon, aber die sind halt nicht so offensichtlich, wie es zum Beispiel in Griechenland war, es eine Zeit lang extrem schlimm. Weil halt dummerweise halt auch dann Sachen verschwunden sind. Und einer Freundin von mir haben sie die 2 Hunde geklaut. Einfach mal mitgenommen. Bischöfliches Jugendamt im Bistum Mainz. Aber oben drüber direkt das Bildungswerk der Humanistischen Union. Also es ist schon Gerechtigkeit. Ja, aber die Humanistische Union Nordrhein-Westfalen ist auch irgendwas anderes. Die Deutsche Gesellschaft e.V., wie ist die denn da reingekommen? Bundesverband Bildende Künstlerinnen und Deutsche Amateurtheater. Ey, da greift jeder noch sein bisschen ab. Dann macht er einmal im Jahr, macht er der Bund Deutsche Amateurtheater dann wahrscheinlich irgendwie, führt er das Leben der Anne Frank auf und dafür kriegt er dann... Da wird dann einmal Campino kriegt auch ich habe mich verlesen. Aber bei dem Scheiß, den Campino redet, könnte der auch durchaus von der Schwesig bezahlt sein, keine Frage. Casablanca, gemeinnützige Gesellschaft für Jugendhilfe und soziale Dienste. Ich schaue dir in die Augen, Kleines. Ist das schon wieder so ein Dachverband von irgendwelchen? Deutsch-Islamischer Verein. Deutscher Grenzverein, das geht ja wohl gar nicht. Haben die denn hier überhaupt nicht aufgepasst? Grenzen sind haram. Sobald du irgendwo eine Grenze hast, das ist der Untergang des humanistischen Abendlandes. Nee, das läuft jetzt so. Grenzen sind Vereinssache. Ja. Genau. Die Bundesrepublik Deutschland ist keine DNA, es ist eine. Die FU Berlin. Aha. Klar. Gedenkstätte Deutsche Teilung. Gedenkstätte geschlossener Jugendwerk. Okay. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum. Stelle mal ab. Ja. Weiter mit der hier. Aha. Ja, Uschi. Uschi hat es uns allen vorhergesagt. Also letzte Woche hatten wir, glaube ich, ja auch kurz das gezeigt, dass sie gesagt hat, dass Twitter keine Käufer finden wird wegen Frauenhass und Minderheitendiskriminierung. Und jetzt hat sie es uns gesagt, verdammt. Ja? Caps, all caps. Sie hat es uns gesagt und wir haben nicht zugehört. Wenn weiße, heterosexuelle, rassistische Männer in einer in einem Patriarchat leben, weltweit und dauernd die Oberhand haben, warum sollten die keinen Verein aufkaufen, der rechts- und sexistisch ist? Liebe Julia, Jasmina meine ich. Ich verwechsel die. Nee, aber weißt du, wenn dieses... White Supremacist, Neoliberal, Sexist, Patriarchy Capitalism Ding wahr ist, woran die alle glauben, dann müsste doch Twitter sofort gekauft werden. Oder? Theoretisch? Ja, ja, theoretisch könnte ja der einfach hingehen, der neue Eidwehr, und sagen, so, und jetzt fliegen alle Nazis raus. Hm. Und das wäre doch ein super Publicity-Schub. Twitter jetzt sauber. Twitter ist Juden rein. Oh, das hast du gesagt. Ja, ja, aber ich meine, wenn man diese Leute da alle vertreiben würde, dann würde sich auf jeden Fall weniger Leute beschweren. Von daher wäre das Problem auf jeden Fall schon gelöst. Schreibt 100-mal, ich hab's gesagt, an die Tafel. Wow, ey, du bist so eine tolle Journalistin, dass du das vorhergesehen hast. Hat auch gar nichts mit dem Aktienkurs von Twitter zu tun, der komplett im Keller ist und so. Und da kommt dann der Spaß an der Sache, genau. Was habt ihr in den letzten 2-3 Jahren denn so gemacht? Weil Twitter ist ja in den letzten 2-3 Jahren völlig runtergekommen, seit uns Feministinnen nicht mehr alles geglaubt wird und die Leute auch noch Widerworte geben. Ich meine, der Witz ist halt auch, dass Twitter eine Plattform war, die sozusagen alle auf ein Level getan hat. Also du könntest dann ein großer Hip-Hop-Star sein und dann meldet sich jemand neu an und du kannst den wegbashen, wenn du möchtest. Das war sozusagen das Erfolgsrezept, warum viele Leute das geil gefunden haben. Die ganzen Bloglisten, Filterbubbles und so eine Kacke, die dich verifizieren. Das geht dann alles sozusagen, schneidet ein bisschen was von diesem Grundkonzept, warum Twitter mal erfolgreich war, weg. Da frage ich mich jetzt, wenn die Leute immer fordern, dass man hier und da irgendwas einschränken muss, also ob sie wirklich so dieses Grundding von Twitter nie verstanden hatten. Also, oder ob es ihnen halt irgendwie unheimlich ist, dass die Leute da so offen ihre Meinung sagen. Dass sie nicht erst... Sexismus auf YouTube. Die beiden YouTuber hier, die sind Sexisten und Kulturfeinde und die müssen ins Toleranzcamp, was im Keller der AA-Stiftung ist. Und dort brauchen die mal einen Einlauf, was es bedeutet, Frau zu sein, damit die eine Ahnung haben. Das ist halt, ich, keine Ahnung, regen sich auf. Die haben ein Video gemacht, wo sie YouTuberin daran erraten, wer das ist, wenn sie sozusagen die Brüste von der YouTuberin nur sehen. Und das ist jetzt absoluter Rahmen. Ja, vor also, allem, keine Ahnung. Sehr geil finde ich, dass in der Überschrift gleich das Wort Altherrenwitze vorkommt, das ich in den letzten 30 Jahren nicht gehört habe, außer vor 2 Wochen von Manuela Schwesig. Und seitdem täglich in deutschen Medien. Ja, aber ja. Wie können denn junge YouTuber Altherrenwitze machen? Das ist mir, die sind doch, die habt ihr doch in der Zeit voraus, so einfach ist das. Meine Güte, ey. Dann vor allem, was die deutsche YouTube-Szene, keine Ahnung, das meiste ist doch eh Abschaum, also ernsthaft. Guckt euch mal die Trends an. Das bei YouTube sagen, alle Abschaum. Und vor allem das mit unserem neuen Werbespot dann so. Lass dir nicht von jungen Leuten Altherrenwitze erzählen, sondern von alten Herren, Jungherrenwitze. Nee, aber klickt mal auf Trends, was in Deutschland in YouTube am Trenden ist. Ja, es ist unmöglich. Das ist Abschaum. Ich weiß nicht, ich verliere dann immer so die Hoffnung an die Menschheit. Ich denke mir dann immer so, ach komm, bitte drück doch einen auf den roten Knopf, wer immer gewählt wird in den USA. Also bring es endlich hinter uns. Also ohne Spaß, klickt auf Trends, guckt euch an, was in Deutschland trendet. Das ist... Fände ich es noch besser, wenn die Witze wegtrenden würde, ohne Spaß. Ich bin getriggert. Ja, ich auch. Ich kriege gar kein Wort mehr raus. Unterstützt durch ein digitales Trinkgeldsystem. Oh. Patreon, ich höre dir trapsen. Ja, das meine ich bestimmt. Hier ist auch eine Verlinkung auf den Patreon von der Tante direkt. Hm, cool. Wow. Wow. Bias. Ja, habt ihr jetzt gerade gelernt, das ist die sich hier mit dem bösen Sexismus da. Wow. Ja, steht sogar.

Und natürlich nur den weiblichen. Sorry, hatte ich das vergessen. Ja, wo war ich da stehen geblieben? Das ist traurig genug. Aber das Traurigste ist, dass Feminismus manchmal sogar frauenfeindlich sein muss. Nämlich dann, wenn es gegen Frauen wie euch geht. Ja. Ja, ich glaube mal, an der Stelle können wir die Lesung dann auch beenden. Ja, denke ich auch. Ich meine, ihr kriegt den Grundton davon. Das ist der beste Satz. Und also, das kriegt ab jetzt jeder von mir zu hören, der mir da irgendwas erzählen will, von wegen Misogynie oder so. Es ist halt schon lächerlich. Also, es ist halt einfach nur irgendwie vulgär und einfach so dieser letzte Satz. Einfach, ja, Feminismus muss manchmal frauenfeindlich sein. Und vor allen Dingen High Heels und irgend so ein Kram. Ich meine, und dann hast du dieses Bild da drin. Ja, also, und sie verkauft einen Roman, wo Titten drauf sind, vorne drauf. Und kämpft gegen Sexismus. Wenn sie einen Roman verkauft, wo vorne Titten drauf sind, dann ist das eine selbstbestimmte Frau. Und wenn in der Werbung, wenn man da eine Titte sieht, dann ist das haram und muss verboten werden. Weißt du, ich keine Ahnung. Selma Malknecht, du hast es drauf. Realsatire, die sich selber schreibt. Es ist halt echt irgendwie, es ist geil geschrieben, aber ich glaube nicht, dass es auf die Art geil geschrieben ist, wie sie es geplant hat. Das ist ja, auf genau dem Niveau von einem Zeitungspraktikanten. Auf den ersten Blick ist Paula eine ganz normale Frau. Sie ist schnippig und schreibt Tagebuch. Von moderner Kunst hält sie wenig. Ja. Im ersten Blick ist sie eine ganz normale Frau, aber wenn man ihr mal 5 Minuten zuhört, dann merkt man, wie gestört sie ist. Ach ja, das war diese Scheiße, die ich eingereicht habe. Ja, sind wir ja gerade, haben wir sie eben mal ein bisschen aufgewärmt, jetzt kommt hier nochmal eine Schippe drauf. Weil dieser Bericht hier, Gender am Ende, Frauen, Männer und die neue Vielfalt, es war irgendwie ein Radio-Feature und das ist ja ganz komisch irgendwie niedergeschrieben, dass ich da gar nicht richtig durchgestiegen bin, wer hier irgendwie was irgendwie sagt und wann und so. Auf jeden Fall bezweifeln die hier irgendwie, dass dieses Umbenennen vom Studierendenwerk in Studenten, von Studentenwerk in Studierendenwerk, dass das irgendwie 60.000 Euro kostet, was irgendwer da ermittelt haben will. Und das Tollste ist hier irgendwie dieses Ding ganz am Ende von der ganzen Nummer hier, wo es hier heißt, und sonst, Männer besetzen nicht nur deutlich mehr Spitzenpositionen, sie sterben auch früher, sie bevölkern Gefängnisse und liefern sich tödliche Autorennen. Jungs sind heute im Durchschnitt schlechter in der Schule, aber bei den Amokläufen sind sie unter sich. Die wachsen in eine Gesellschaft hinein, die auf vielfältige Weise signalisiert, als Junge bist du die Nummer 1. Das führt nicht selten zu Selbstüberschätzung und schlimmstenfalls, wenn die Enttäuschung und Kränkung im Leben überhand nehmen, womöglich zu Gewaltausbrüchen. Und das viel Stoff für die, auch das viel Stoff für die Gender Studies. Also diese gleiche Sichtweise, dass das alles ja nur, wenn es denen schlecht geht, wegen den Kränkungen und Enttäuschungen ist, weil die ja merken, dass sie nicht die Nummer 1 sind oder so. Genau dieselbe Denkweise, das ist auch das wieder, was das Problem lösen soll. Auf jeden Fall. Die Zukunft liegt in der Vielfalt und Gender ist nicht am Ende, im Gegenteil. Hier oder oben auch auf dem internationalen Parkett, wo Firmendelegationen aus Deutschland mit ihren Riegen hellhäutiger Anzugträger nicht mehr dem aktuellen Stand moderner Unternehmensführung entsprechen. Seid ihr bescheuert? Macht ihr gerade an der Hautfarbe von irgendwelchen Leuten fest, wie die uns auf der Welt? Ich meine, wir... Ja, ich finde auch, afrikanische Firmen müssen sich auf jeden Fall diversifizieren. Ja? Und, ja, die brauchen eine Weißenquote. Ja, und Asiaten. Und also es ist so lächerlich. Das ist so... das ist Propaganda. Ja, das ist ganz widerlich. Sonst nix. Was hat das mit irgendwas zu tun? Was für eine Hautfarbe Angehörige von Firmendelegationen aus Deutschland haben? Bitte. Und wer auf der Welt, gibt es irgendwo ein Institut, gibt es irgendwo ein Rating, das sagt, okay, wir müssen mal gucken, irgendwie die Deutschen sind jetzt ziemlich weit zurückgefallen, was die dunkelhäutigen Mitarbeiter angeht oder was? Gibt es irgendwen außer diesen Predigern, der sich darüber Gedanken macht? Ich glaube also, nicht. Also ich bin der Meinung, dass wir Schiffe nach Afrika schicken sollen, die dort Schwarze einsammeln, damit die in die Firmen integriert werden können hier, weil dann haben wir wieder Diversität. Ja. Man sollte die zwangsweise verschleppen, weil wir wollen nicht rassistisch sein und wir brauchen die in unseren Firmen. Wenn, ja, wenn die nicht wollen, müssen wir die mitnehmen. Also aber das darf man auch nicht quotenmäßig und so dann verteilen. Das muss dann schon so sein, dass sich die Firmen dann so die Westen aussuchen. Ne? Am besten baut man die dann so auf und dann können die vorbeigehen und dann mal gucken und so. Ne? Oder und man kart die einfach 1500 Stück nach Berlin. Und wenn sie ganz gut sind und gut arbeiten, dann dürfen sie sich sogar paaren. Ja. Dann blend mal noch einen Artikel ein zu dem Gender Studies und Amoklauf. Hatte ich noch was? Ich habe den in die Seite im Chat gepostet. Das Gender Studies Amoklauf und menschenverachtende Ideologien, da passt der Artikel einfach so richtig schön ins Bild. Also, Ohio's mother confession details how she smothered her three young sons with blankets so they would never abuse women. Ja, Feminismus. Deswegen Gender. Machen wir Gender Studies, ja. Damit wir mehr solche Fälle haben. Deswegen brauchen wir ihren dreimonatigen Sohn erstickt, damit er keine Frauen missbraucht. Naja, ein bisschen successful, würde ich sagen. Also. Ja, also da führt es hin. Ne? Weil Radikalisierung führt immer zu irgendeinem Wahnsinn und da haben wir den ersten fetten Ausschlag mal wieder. Das ist echt unglaublich. Die sieht so ähnlich aus wie die Witzerin, ein bisschen so vom Blick in den Augen. Finde ich. Die leidet bestimmt unter Witzophrenie. Diese Menschen sind in der Jury eines internationalen Menschenrechtspreises. Ohne Worte. Finde ich gut. Vielleicht sollte man auch in Zukunft zwischen Menschenrecht und Gutmenschenrecht unterscheiden. Ja, wahrscheinlich, ja. So sieht es wohl aus, ja. Internationaler Menschenrechtspreis, ja. Am besten für, wahrscheinlich haben sie irgendwo wen aufgetrieben, der ganz viele Nazis den Mund zugehalten hat. Aber fragt ihn mal nicht, ob sie wirklich Nazis waren. Das hat er schon vorher geprüft. Er hat ihnen einfach den Mund zugehalten oder und sie konnten nicht mehr reden. Und das ist gut, weil Plattformen darf man denen ja nicht geben und mit dem internationalen Menschenrechtspreis. Oh, Entschuldigung. Mit dem internationalen Menschenrechtspreis dringend verdient. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist ja heute auch an eine progressive lesbische Publizistin gegangen. Ja, die dann auch gleich die richtigen Buzzwords gesagt hat. Bücher bestelle ich generell nur bei Amazon, weil ich einfach will, dass der deutsche Buchhandel pleite geht. Ja, same. Das sehe ich genau. Also das letzte Mal, als ich irgendeine Buchhandlung besucht habe und ich ins Erdgeschoss gegangen bin und alles voll war mit Kreuzen und Kerzen und oder so ein Dreck, habe ich mir gedacht, okay, jedes Mal, wenn ich irgendwo ein Buch brauche, finde ich es bei euch nicht. Und so eine Scheiße habt ihr im Überangebot. Geht sterben. Ja gut, das ist dann auch diese Thaliaisierung des Buchhandels leider. Früher waren halt die echten Buchhandlungen waren schon eine schöne Sache, aber das, was da heute ist, ist traurig. Ja, außer ihr habt natürlich eine kleine Handlung, ja, wo jemand noch mit echt Ahnung dasteht, aber halt so, keine Ahnung, an sich, die sterben Buchmarkt. Also so ein kleiner oder so, den kann ich unterstützen, tue ich auch, aber ich kaufe in keiner Kette Bücher, da kann ich direkt zu Amazon gehen. Also sorry, da können sie weggehen. Also. Ach ja, das war das gleiche Ding nochmal mit dem diesmal vom Spiegel. Ja, diese Tweetchain war ganz lustig. Bei mir ist das aufgepoppt, weil ich habe mittlerweile eine bei TweetDeck so einen Suchbereich nur nach keine Meinung. Und da finden sich immer wieder schöne Perlen. Und dieses Mal ist da dieses Ding hier bei mir gelandet. Dass hier der Christian Schmidt sagt, warum setzt ihr das dann so schlecht um? Die anderen Länder schaffen das besser ohne Hass. Seid eben bezogen auf dieses No-Hate-Speech-Ding mit den dämlichen Memes, mit dem Men's Rights. Und jetzt behaupten die hier, die anderen Länder übersetzen zum Beispiel gerade unsere Slogan-Postkarte. Hass ist keine Meinung. Ja, die sind da noch dabei. Also die sind jetzt bei Ist. Ja, wahrscheinlich. Die brauchen 400.000 Euro von der EU, damit sie einen Satz mit vier Wörtern übersetzen können. Dass sie das auch wieder geil finden, diese Aussage, Hass ist keine Meinung, finde ich auch schon wieder. Aber wer legt das fest? Hier könnt ihr noch ein Dollarzeichen davor machen. Dollar, ja. Hass ist keine Meinung. Und darüber dann Dollar, Hass ist gleich, was auch immer wir sagen. Ja, beziehungsweise das ist wahrscheinlich von deutschen Linguisten ins Englische übersetzt worden und dann heißt es Hate is no meaning. Ich habe das schnell mal gemacht. Ich hatte in Brüssel wenig zu tun, da habe ich das schnell übersetzt. Ja, und vor allen Dingen im Prinzip sagen sie damit auch, dass sie das als Hass ansehen, für Männerrechte was zu machen und dass das keine Meinung ist, für Männerrechte was zu machen. Ja, ich glaube, das ist wieder so eine Strohmann-Nummer, weil das ja, ihr wollt ja nur Rechte für Männer und ihr wollt ja weniger Rechte für Frauen, so ein Strohmann wird das sein, den sie dir dann um die Ohren hauen wollen. Ja, wo sie deine Motivation erraten können. Wenn du dann sagst, ich bin pro weniger erfolgreiche Selbstmorde bei Männern, dann sagen sie, ja, aber das macht ihr ja nur, weil ihr Sexisten seid. Und dann denke ich mir, ja. Also, genau. Du brauchst Gender Studies. Ja. Der politische Kongress. Das hat der Pip News mir gestern noch zugeschickt. Meinte, vielleicht kommt ja auch jemand von uns dahin, der weiß nicht, dass wir alle auf dem Land wohnen. Weit weg von der Hure Babylon, Berlin. Ja, ich habe 1,5 Stunden Zugfahrt dahin, aber das werde ich trotzdem nicht schaffen. Aber auf dem Freitag von 9.30 Uhr bis 19 Uhr. Aber der Pip geht hin. Hat sich schon angemeldet und er hat auch angeboten, danach mal reinzukommen und uns davon zu erzählen. Ja, Videobotschaft Sascha Lobo. Naja, gut, aber gleich vorher nur der Hofreiter Toni. Das ist, naja, das, der ist ja so ein Ausgleich. Ja. Autor und Berater. Wir verlinken seinen Patreon unten, da steht wahrscheinlich. Jillian York, ach, ist das nicht diese. Ja, Electric Foundation, ja. Zensur kann nicht alle Probleme lösen. Genau, Zensur kann nicht alle Probleme lösen. Die hält die Keynote. Zensur kann nicht alle Probleme lösen, heißt die wahrscheinlich auch. Ja. Die digitale Arbeitswelt politisch gestalten. Wie politisch gestalten? Ist dann Skype, ich weiß nicht, eher so ein AfD-Programm, Discord ist eher so für die Grünen und das ist dann eine politische Gestaltung, welche Tools du verwendest. Keine Ahnung. Ich meine, das, also. Ja, es gab einen, also er hat vor allem wegen einem, es gibt irgendwo halt auch was natürlich zum Thema Hasssprache im Internet. Kommt sicher noch irgendwann. Da, Speeddating, Hasssprache im Internet hieß das irgendwie. Was eine Geschichte. Oh, Kybra! Kybra, warum? Hass und Meinung im Netz. Ja. Kybra, Gemüse, super. Alarm vor Kybra, ey. Ich glaube, das nächste hier müsste das, da genau, Hate Speech und Meinungsfreiheit. Oder, ja, Hate Speech oder Meinungsfreiheit. Oder Meinungsfreiheit. Und Amadeo Antonio Stiftung. Genau, schade dann. Das ist ja Geld gleich raus. Ich werde wohl dazu referieren. Die passt da auch gut rein. Weil, könnte wetten, es wird Game dropped, aber mal schauen. Digitale Fertigung in einem Camp für Geflüchtete. Was fertigen denn Geflüchtete in einem Camp mit einem 3D-Drucker? Zahnbürsten oder was? Naja, irgendwelche Waffen. Nein, so ein Gürtel für diese Apfelschorle. Genau. Ach, der Herr von Notz ist auch da, klar. Ja, das ist ja klar. Katharina Meyer. Das haben sie scheinbar die CBs jetzt auch übernommen. Das ist ja dieses Ding, wo die Piratenpartei gegründet wurde. Ja. Ist das diese Bar, die aussieht wie ein Star Trek irgendwie, irgendwas? In Berlin, ne? Ja, also wer Zeit hat und mal lachen will, 28. Oktober. Könnte ja mal was dazwischen rufen. Harambe! Keine Ahnung. Wie ist es 20 ja. nach 8 und wir haben unsere Themen durch? Ich habe ja aber noch Videos. der Equal Pay Day. Der jüngste Equal Pay Day. Muss ich nochmal kurz. Was machen die denn jetzt? Einstellen. Heil, ich dachte, der Equal Pay Day ist irgendwann im Februar, März, April oder so. Das dachte ich auch. Den kann man aber zweimal feiern. Einmal, wenn die 22% erreicht sind und einmal, wenn die 78% erreicht sind. Das ist natürlich propagandistisch eine super Sache. Das ist wie zweimal Ernten im Jahr. Nee, das habe ich mir auch gedacht. So, ey, man entscheidet euch mal für eins. Alle Equal Pay Days sind gleich, aber manche sind gleicher. So, einblenden und dann muss ich noch. Oh, nicht schon wieder die Schwese. Ja, natürlich, wer sonst? Aber keine Angst, die kleine Anne sitzt auch im Publikum. Oh, Moment, hier muss ich noch drauf drücken. Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit. Die Kampagne Equal Pay Day macht seit mittlerweile 10 Jahren auf die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen aufmerksam. Also erstmal gleiche und gleichwertige Arbeit ist ja auch schon wieder nett. Ne? Also ganz ehrlich, wenn ein Politiker 10 Jahre lang auf was aufmerksam machen muss, dann will ich nicht, dass das umgesetzt wird. Also wenn es 10 Jahre lang dauert, bis du irgendwelche Leute überzeugen kannst, glaube ich, ist so eine ziemlich scheiß Idee, die du vortragen tust. Also keine Ahnung. Seit 10 Jahren machen sie Stimmung dafür. Und vor allem, wenn es so eine Sache ist, ne? Weil wenn sie, gebt doch was den Frauen Sache. Das wird eigentlich relativ schnell gemacht, sowas. Ja, weil, keine Ahnung, aber es liegt vielleicht daran, dass, keine Ahnung, Equal Pay, ich weiß nicht, du hast ja schon Lohngleichheit vom Gesetz. Du hast bisher nun noch nicht dasselbe, was am Ende bei rumkommt. Aber ich will nicht, dass das SEK meine Frau verhaftet und sie zwingt, ein IT-Startup zu gründen. Ja, aber in Deutschland ist es eigentlich so, dass es kein spezielles Gesetz jetzt gibt, wo drin steht, dass die gleich viel verdienen sollen. Also es gibt verschiedene Antidiskriminierungsgeschichten, aber so ein Lohngesetz, wie das in England und Amerika ist, gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Bist du dir das sicher? Eigentlich schon, ja. Jetzt bin ich verwirrt. Chris, wie kannst du nur? Denn noch immer beträgt sie in Deutschland rund 21%. Zur Eröffnung der diesjährigen Kampagne trafen sich in Berlin Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur, um über Wege zur Schließung der Lohnlücke zu diskutieren. Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig warb dabei auch für eine breite Unterstützung des Gesetzes für mehr Lohngerechtigkeit. Frauen sollen genauso fair bezahlt werden wie Männer in unserem Land. Das ist oft nicht der Fall. Und deshalb ist es wichtig, mit einem Gesetz diesen Grundsatz gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit festzuschreiben. Habt ihr auf jeden Fall schon den Talking Point, gleiche und gleichwertige Arbeit, gleiche und gleichwertige Arbeit, gleiche und gleichwertig. Was ist der Unterschied zwischen gleichwertiger Arbeit und gleicher Arbeit? Ja, gleichwertig ist halt eben das, was die jetzt definieren als gleichwertig. So nach dem Motto, ja, du willst doch wohl nicht etwa sagen, dass die im Kindergarten weniger Geld verdienen soll als, keine Ahnung, der in der Bank. Oder ist doch wichtig für die Gesellschaft und so, ist doch gleichwertig. Ja, ich finde, dass sie generell gerne mehr verdienen sollten in Kindergärten. Allerdings weiß ich halt auch, dass zum Beispiel Neurologie studieren etwas anderes ist wie die Ausbildung zu einer Kindergärtnerin. Also finde ich nicht, dass es wirklich irgendwas mit gleichwertig ist. Also es tut mir leid. Und ich kenne beides, eine Kindergärtnerin und eine Neurologin. Und die haben ein anderes Betätigungsfeld, würde ich sagen, und Arbeitsbefordern. Das ist doch alles Quatsch, was du hier erzählst. Ja, ich weiß. Gleichwertig. Wir brauchen das neue Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit, damit wir Transparenz bekommen, damit Unternehmen und öffentlicher Dienst sich überhaupt mit dem Problem Lohnlücke beschäftigen. Der Equal Pay Day, das ist eine ganz wichtige Initiative, weil wir überhaupt auf das Problem aufmerksam machen. Gleichberechtigung und faire Löhne bringen nicht nur Frauen Vorteile. Auch Männer und die Wirtschaft profitieren gleichermaßen. Ja, ich habe das gesehen, die haben sich hier gerade dieses Video angeguckt, irgendwie von so einer schwarzen. Keine Ahnung, ey. So viel Motto hier, People of Color, blend mal einer ein. Intersektionalität sind, und so. Wir sind unterdrückt, genau wie die Shorts in Afrika. Wir leiden. Wir brauchen eine Quote für große Unternehmen. Tagungssaal so white halt auch, ne? Wenn man jetzt mal auf. Ja, das ist so. Maßen. Dabei belegt Deutschland im europäischen Vergleich momentan noch einen der hinteren Plätze. Doch wie kann sich die Kultur in unserer Arbeitswelt zum Positiven verändern? Wie kann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden? Darüber tauschte sich Bundesfrauenministerin Schwesig bei der Veranstaltung auch mit ihrer schwedischen Amtskollegin Åsa Regnér aus. Wenn Eurostat die verschiedenen Länder vergleichen, dann haben wir 12,5% Lohnunterschiede. Diese Zahlen verbessern sich. Es geht langsam und viel zu langsam. Damit Lohngerechtigkeit in Deutschland auch wirklich. Dum, dum, dum, dum. Heil Witzere. erreicht werden kann, müssen Unternehmen, Politik und Gesellschaft eng zusammenarbeiten. Auch dafür setzt sich der Verein Business and Professional Women Germany ein. Positiv getan hat sich einfach, dass dieses Thema Equal Pay Day, gleiche Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit zwischen Männern und Frauen, bundesweit ein Thema geworden ist. Es ist wirklich in allen Köpfen, dass die Medien berichten darüber. Also ich wünsche mir, dass sich in den Unternehmen noch mehr ändert. Dass es tatsächlich der Vernunft gelingt, dass dieses Thema Partnerschaftlichkeit und auf Augenhöhe agieren, dass sich das noch weiter ausbreitet. Das ist alles Partnerschaftlichkeit, ne? Dass man jetzt da irgendwie die alle eingeredet kriegen, dass die benachteiligt sind und unfair bezahlt werden und zu viel Arbeit umsonst machen und so ein Kram. Das ist wegen der Partnerschaftlichkeit. Der Equal Pay Day markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen seit Jahresanfang umsonst arbeiten müssen, während Männer in der gleichen Zeit bereits für ihre Arbeit bezahlt werden. 2017 findet der Equal Pay Day am 18. März statt. Damit umsonst arbeiten, ja. Verglichen mit was? Also viel arbeiten und viel Geld verdienen heißt nicht unbedingt zum Beispiel viel Lebensqualität. Also Männer das ist sterben lustig, dass sie aus diesem Unterschied, der sich ja fast komplett erklären lässt, ein und die restliche Zeit arbeiten, die umsonst machen. Sollen sie sich mal ausrechnen, dieses mit der Kaufkraft, wo die Frauen ja mehr Kaufkraft haben als die Männer. Ja, also weniger verdienen. Ich meine, ich keine Ahnung, also was, einfach auch, weißt du, das stups, was man früher, ich weiß auch nicht, ich würde gerne weniger Gehalt bekommen dafür, dass ich 5 Jahre länger lebe. Das finde ich echt cool. Also, weil ich keine Ahnung, weil was zwischen meinen Beinen hängt, sterbe ich dann früher. Ja, die Gender Studies, die werden schon beheben, das Problem. Damit er bald am 1.1. stattfinden kann, gibt es jedoch noch einiges zu tun. Na guck mal, dürfen die Mädchen alle mal aufs Schlagzeug draufhauen. So, wisst ihr Bescheid. Ja, Mann. Ich finde es gut. Wir brauchen Umverteilung. Wir brauchen eine Mail-Tax für das Mail-Privilege. Stille. Ja, Moment, ich habe hier noch ein Video. Blend mich mal nochmal wieder ein. Nee. So, Sekunde. Aber warte zu der zu einer Lohnlücke und wer das Geld ausgibt, dazu hätte ich noch eine Sache. Wie viele Pärchen oder Ehepaare kennt ihr, wo der Mann nach Hause kommt und sagt, Schatz, ich habe eine Überraschung, ich habe mal ein Auto gekauft, was mir gefällt. Wie viele kennt ihr, wo das so ist? Und nein. Bei wie vielen Leuten denkt ihr, dass das so stattfinden würde? Und dass wenn die Frau sagen würde, das war eine dumme Idee, ob das Auto dann zurückkommt oder ob er das behält. Einfach nur mal so zum Nachdenken, wer dann sozusagen das letzte Wort beim Geld ausgeben hat. Also. Ja, tut mir leid, wir können deine Beziehungsprobleme hier nicht lösen. Doch, mach mal. Was war es denn für eine Mühle? Hat es wenigstens gelohnt? Es war ein Flipperautomat. Es war kein Auto. Bezahlbares Wohnen im Bundestag. Das ist doch auch mal ein Programm. Bezahlbares Wohnen. Es geht um was anderes, nämlich. Das nächste Thema, meine Damen und Herren, beschäftigt sich mit Stalking. Der Bundestag, der Wert darauf legt, die deutsche Sprache weiter zu pflegen, spricht von Nachstellen. Es geht um den Schutz vor Nachstellen. Da hat die Bundesregierung ein neues Gesetz eingebracht, das den Opferschutz oder den Schutz der Betroffenen deutlich erhöht. Das finde ich immer gut. Also ich denke eigentlich, es wäre ganz schön, wenn es ein bisschen Täterschutz geben würde, aber alles ist immer nur für die Opfer. Genau. Ja, man merkt auf jeden Fall schon wieder, also das, diese ganze Aussprache mit den ganzen Leuten, die hier reden, geht eine Stunde. Das werden wir jetzt natürlich nicht angucken. Aber ich habe mir die ganze Stunde schon angetan. Ich habe mir aber leider nicht genau aufgeschrieben, wann der wer was irgendwie sagt. Aber ich glaube, ich werde gleich mal durchskippen. Die eine Dame können wir uns gleich mal anhören. Auf jeden Fall jetzt schon, was diese Einleitung schon angeht, merkt man, das ist schon wieder sehr stark in die Richtung Nein heißt Nein Ding. So nach dem Motto, die Opfer, die armen Opfer, weil es ja so wenige Verurteilungen gibt, bedeutet das, die Leute kommen alle davon, ungeschoren. Ne? Das bedeutet nicht irgendwie, dass es vielleicht zu viele Anzeigen gibt und so viele Leute irgendwie was auswischen wollen oder so. Nein, das heißt natürlich, dass das alles, die Opfer da nicht geschützt werden und die Täter alle davon kommen. Und das ist halt auch wieder so der Tenor dieser ganzen Vorträge, die da gehalten werden. Und also es gibt auf jeden Fall ein Beispiel, das der eine da nennt, wo ein Pfarrer irgendwie von einer aus seiner Gemeinde irgendwie gestalkt wird. Und das ist so das einzige konkrete Beispiel, was da genannt wird. Von irgendeiner Aktivistin aus Berlin, die einen Blog gestartet hat. Und eine Petition, was auch irgendwie der Grund ist, warum der Bundestag sich jetzt wieder damit beschäftigt. Also da merkt er auch mal wieder, wer hier in Deutschland Politik macht. Blogger aus Berlin. Stalking-Geber und Stalking-Nehmer-Recht. Ja, wahrscheinlich. Die Stalking-Nehmer müssen einfach Gewerkschaften gründen. Ja, auf jeden Fall wieder ziemlich komisch, die ganze Nummer. Und also das ist die Rechtsexpertin von den Linken, die hatten wir auch, das sind ganz viele Gesichter auch wieder, die über diese Sache mit dem Sexualstrafrecht auch geredet haben, weil das halt eben die Sprecher sind von ihren jeweiligen Fraktionen zum Thema Justizkram und so. Deswegen, genau, das war hier die Dame, die ich nochmal vorspielen wollte. Hörer hier im Saal und an den Fernsehern zu Hause bestimmt auch. Ich bin froh, dass wir jetzt endlich die Debatte hier im parlamentarischen Rahmen beginnen können, denn die Verschärfung der Strafbarkeit des Stalking ist ein wichtiges Anliegen der Union, das wir auch schon im Koalitionsvertrag untergebracht haben. Schon damals haben wir festgehalten, dass es ein auffälliges Missverhältnis gibt zwischen vielen Anzeigen, die gestellt werden, etwa 20.000 im Jahr, denen dann nur etwa 200 Verurteilungen im Jahr gegenüberstehen. Und das zeigt. Genau, es gibt zu wenige Verurteilungen. Zum einen, dass hier schon ein großes empfundenes Unrecht, eine Bedrohung im Raum steht. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass die gesetzliche Regelung, die wir jetzt haben, dem nicht gerecht wird. Es ist ein Indiz dafür, dass hier Handlungsbedarf besteht und dessen nehmen wir uns jetzt auch an. Genau, es gibt zu wenig Verurteilung und deswegen muss was getan werden. Genauso wie bei dieser Nein-Heißt-Nein-Geschichte. Wir haben deshalb im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir im Interesse der Opfer die tatbestandlichen Hürden für eine Verurteilung senken wollen. Genau, mehr Leute müssen verknackt werden deswegen. Ach Chris, du bringst doch so ein Kram hier nur ran, weil du Angst hast, dass du der verklagt wirst wegen deinem Twitter-Stalking von bestimmten Accounts. Es war noch ziemlich lange gedauert, bis wir hier diesen Entwurf jetzt vorgelegt bekommen haben. Wer das letztendlich getan hat, das sind die Minister der Länder Bayern, Hessen, Mecklenburg. Verknackt werden deswegen. Ach, Chris, du bringst doch so einen Kram hier nur ran, weil du Angst hast, dass du da verklagt wirst wegen deinem Twitter-Stalking von bestimmten Accounts. Es war noch ziemlich lange gedauert, bis wir hier diesen Entwurf jetzt vorgelegt bekommen haben. Wer das letztendlich getan hat, das sind die Minister der Länder Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen. Die haben als unionsgeführte Ministerien diesen Gesetzentwurf im Bundesrat angebracht. Und Sachsen, das ist wieder unser Freund von letzter Woche, der Justizminister von Sachsen, der ja auch im Bundesrat für dieses Nein-Gesetz geredet hat und ja jetzt den Rücktritt nahegelegt bekommen hat von diversen Leuten wegen dieser Selbstmordgeschichte. Wissen wir ein bisschen, wie das rechtlich ist mit Stalking in Deutschland? Ja, also ich jetzt halt von dem, was ich jetzt hier gehört habe in dieser Debatte. Also es ist wohl so, zumindest behaupten die das, muss man ja mittlerweile leider sagen, weil bei dem Nein-Kram haben sie auch viel Quatsch behauptet und bei diesem behaupten sie jetzt, dass also ein erst gegeben sein muss, dass das Opfer, das sogenannte vom Stalking, sein Leben ändert. Also zum Beispiel in eine andere Wohnung zieht oder in eine andere Stadt zieht oder so. Das ist dann ein ausreichendes Indiz, um quasi zu sagen, so dieses Stalking hat jetzt die entsprechende Härte erreicht, dass die Leute dann deswegen zu verurteilen sind. Nee, aber ich stelle mir das halt relativ schwer vor, da überhaupt was zu machen, weil oder beziehungsweise überhaupt das als Straftat anzuerkennen, weil normalerweise, also wenn ich jetzt nicht bei dir einbreche und dir nachts beim Schlafen zugucke, wenn ich einfach nur bei dir morgens vor deinem Haus auf dich warte, bis du das Haus verlässt und dir dann zur Arbeit folge und dann vor deinem Arbeitsgebäude auf dich warte, bis du das verlässt, zur Mittagspause und dir dann irgendwie ein Restaurant folge und mich dir gegenüber setze, dann ja gut, da gibt's aber wegen ja Gefahren im öffentlichen Raum frei. Schon alleine. Also das kannst du Leuten schon untersagen wegen der Gefahrenabwehr. Also das muss noch nicht mal dann, aber das ist halt schon, also es ist schon strafbar und die sagen halt eben hier, dass das quasi diese Schwelle dann irgendwie wäre. Also es muss natürlich auch wieder, wie alles andere auch, eine gewisse Härte haben. Ansonsten, du kannst natürlich nicht alle Leute wegen jedem Scheiß dann da irgendwie strafrechtlich belangen. Ne? Und das ist ja auch irgendwo logisch, aber scheinbar beschweren die sich jetzt, weil es ist halt auch noch so, dass selbst wenn du jetzt strafrechtlich nichts machen kannst, gibt es immer noch einen zivilrechtlichen Weg. Also du kannst halt immer noch Leuten untersagen, mit dir Umgang zu pflegen, auf dem zivilrechtlichen Weg halt. Also die kriegen dann keine Strafanzeige, aber denen kann dann halt untersagt werden, sich dir zu nähern oder so oder dich anzurufen, zu kontaktieren oder so. Ja, aber ich finde es immer beunruhigend, wenn gesagt wird, oh, es gibt so und so viele Anklagen oder Vorfälle oder was weiß ich und es gibt nur so und so viele Verurteilungen und deswegen stimmt was mit dem Gesetz nicht. 100%. Definitiv, ja. Es gibt keinen Zweifel. Ja, genau, weil das ist nämlich auch wieder so ein Glaub den Opfern und die Leute glauben den Opfern einfach nicht und die wissen einfach nicht, wie schlimm das ist und deswegen muss was getan werden. Ja, aber da gab es doch dann einen reißerischen Hollywood-Spielfilm, wo dem Opfer kein Glauben geschenkt wird im amerikanischen Rechtssystem und deswegen haben Feministinnen hier Panik und ihr solltet mal die Sorgen da ernst nehmen. Also. Beruht jetzt im Wesentlichen auch der Entwurf der Bundesregierung, den wir heute debattieren. Wer auch zur Beschleunigung dieses Verfahrens beigetragen hat, ist Marie Schärpe, eine Autorin und Bloggerin hier aus Berlin. Sie ist selber Betroffene und hat eine Online-Petition zur Änderung des Stalking-Paragraphen angestoßen. Im Dezember, vor 2 Jahren mittlerweile fast, hat sie 80.000 oder 90.000 Unterschriften auch im Bundesministerium der Justiz übergeben. Damals hieß es, ja, das machen wir. Es geht nicht mehr um das Ob, es geht nur noch um das Wie. Das wollen wir beraten. Es hat dann leider noch ein bisschen gedauert, bis wir jetzt endlich in die Beratungen einsteigen können. Aber ist ja noch nicht zu spät und wir werden die Sache jetzt auch dann beherzt angehen. Aber so die allererste Priorität scheint das da noch nicht gehabt zu haben. Worum geht es jetzt bei Paragraph 238? Der Paragraph, die Regelung ist noch gar nicht so alt. 2007 wurde sie in das Gesetzbuch geschrieben, auch damals maßgeblich geprägt von der Union, vor allem die Kollegin Ute Granold darf ich in dem Zusammenhang hier nochmal erwähnen, die das damals als ihr Herzensanliegen auch betrieben hat. Und vorausgegangen waren Fälle, in denen zunächst ein beharrliches Nachstellen zu verzeichnen gewesen war und dann auch massive Übergriffe, Angriffe auf die Person, teilweise sogar mit tödlichem Ausgang erfolgt sind. Und ich weiß auch als frühere Familienrichterin, dass diese Angriffe und dieses Stalking oft aus dem privaten Umfeld erfolgt. Ex-Liebhaber, Ex-Partner oder eben auch die, die von vornherein abgewiesen worden sind. Moment, und, bitte, Ex-Liebhaberinnen dann, und Ex-Partnerinnen, okay? Also wir wollen doch auch konsequent bleiben. Nee, das wollen die nicht. Hatte man eben bis zur Einführung dieses Paragraphen 238 letztendlich keine Handhabe gegen dieses beharrliche Nachstellen. Weil die Handlungen, um die es da im Einzelnen geht, für sich genommen jeweils erlaubt sind, relativ unproblematisch sind, als Belästigung abgetan werden können. Aber in Summe sind sie eben eine ganz massive Beeinträchtigung der Lebensqualität. Sie ängstigen und im Extremfall münden sie ja auch in massive Gefahren für Leib und Leben des Opfers. Und damals musste man die Frage beantworten, warum muss eigentlich immer erst was passieren, bevor man gegen den Täter vorgehen kann. Solche Nachstellungen, um die es jetzt geht, sind nicht immer so dramatisch. Trotzdem auch unterhalb dieser Schwelle schon sehr lästig und nicht zu verharmlosen. Und nicht untypisch ist, dass die Situation von den beiden beteiligten Personen völlig unterschiedlich wahrgenommen wird. Ich möchte das hier anhand eines Beispiels nochmal darlegen, das sicher für sich genommen ganz klar unterhalb der Strafbewertung schränkt. Der Chat sagt, der Stream hängt, Leute. Naja, die meinen wahrscheinlich, dass das Video einfach sich nicht schnell genug abspielt. Nee, das sah ernsthafter aus. Oder? Liegt wohl am Video, okay, bei mir auch extrem langsam. Aber der Ton kommt noch, oder Leute? Ja, ich... Sag mal was, Stream. Ich? Was? Nein, Chat meine ich. Was ist denn das Problem? Besser geht's mit 144, okay. Naja, gut, dann probieren wir es weiter, sorry. Aber dass es einfach so schön wiedergibt. Sie kennen wahrscheinlich ein Lied, das will ich jetzt nicht singen. Dafür bräuchte ich im Übrigen auch einen männlichen Kollegen. Es ist nämlich ein Wechselgesang. Johannes, guck nicht so. Oder was meint ihr, worum geht es? Ein ernstes Thema haben wir ja gerade gehört. Jetzt kommt. Sie singt jetzt im Bundestag. Warum? Nee, sie singt nicht, aber. Habt ihr eine Idee, welches Lied das sein könnte? Der Stasi ist mein Eckermann. Vor allem ein Duett ist schwierig. Ich würde sie dir zur Verfügung stellen. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Oh, ey, shit. Bundestag, meine Damen und Herren. Oh, du schöne Krankenschwester, willst du mit mir gehen? Ein Lied, getragen von einer eigentlich positiven Grundstimmung. Man kann sich so richtig in die Situation hineinversetzen. Ein Mann fährt mit seinem eigentlich schnellen Wagen auf der Autobahn und klemmt sich hinter die Ente, an deren Steuer ein junges Mädchen sitzt. Und er schildert das eben so in der Art des Ohrwurms mit einer hörbaren Selbstgefälligkeit. Macht er sich Gedanken darüber, was denn dieses Mädchen da jetzt wohl zu tun hat. Und sie wird am Ende schon sein Mädchen, so ungefähr. Und aus ihrem Blickwinkel, wenn man ihr zuhört, hört sich das Ganze eben ganz, ganz anders an. Sie macht sich Gedanken darüber, was der will, dieser blöde Kerl dahinter ihr. Sie ist genervt, sie ist verunsichert, sie fühlt sich bedrängt. Oh. Und sie nimmt das zum Anlass, von der Autobahn runterzufahren, obwohl sie dadurch zu spät kommt. Also keine Bewährung, Todesstrafe. Eigentlich eine banale Situation, aber sie zeigt, wie das wirkt, um was wir hier heute debattieren. Das ist geht um das Film, Recht, sich unbehelligt, unbehindert, unbefangen, frei und ohne Rechtfertigungsdruck und ohne aufgezwungenen Kontakt bewegen zu können, leben zu können, entscheiden zu können. Und dieses Recht ist eben durch beharrliche Nachstellungen massiv beeinträchtigt. Aus der Perspektive des Täters geht es um das Bestreben, Kontrolle zu gewinnen, Macht auszuüben über jemand anders, das Opfer zu belästigen, es zu beängstigen. Ja, also ich weiß nicht mehr genau, wann das kam oder ob sie das wirklich war. Ich meinte, sie wäre das gewesen. Aber irgendwer, das geht noch eine ganze Weile auf jeden Fall, irgendwer hat auf jeden Fall gesagt, dass, oder ich glaube, das war sie vielleicht sogar, jedenfalls hat irgendwer von denen gesagt, dass ja auch, dass bei Unterhalts, bei Umgangsrechtfällen wichtig wäre mit dem Stalking und dass man, dass das da ja auch nicht sein könnte, dass irgendwie die Frauen sich noch mit den Männern da umgeben müssen, wenn die ihnen nachstellen und so. Und das sei ja auch alles ganz unproblematisch zu lösen. Es würde ja dann reichen, wenn die Frauen einfach einen Attest vorlegen von der Beratungsstelle. So, ein Attest, dass ihr Leben beeinträchtigt ist. Mm. Das müsste ja dann reichen, damit dann dem Mann der Umgang untersagt werden kann. Von der Frauenberatungsstelle. Genau, von der Frauenberatungsstelle, die wahrscheinlich nach dem Du-Du's-Modell oder irgend so einem Scheiß dann da irgendwie sagt, was irgendwie Sache ist. Also ich werde das vielleicht nochmal durchgucken die Woche über. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber das fand ich auf jeden Fall war so der Hammer bei dem ganzen wie ist das denn jetzt in Gefahr? Wie ist das denn jetzt spezifisch beim Fall auf der Autobahn? Wird dem Mann dann gerichtlich vorgeschrieben, zu überholen oder nicht zu überholen? Nee, er darf sich vor allem nicht die Gedanken machen über das Mädchen. Weißt du, damit objektifiziert er sie ja. Genau, ich freue mich schon auf die nächste Lesung zu irgendeinem juristischen Thema, wo dann Pinocchio ausgepackt wird. Ja? Da gab es die Geschichte von der Puppe, der Nase immer gewachsen ist, wenn sie gelogen hat. Leider ist es in unserer Welt nicht so, aber weißt du, auf welchem Niveau wird denn hier diskutiert? Schlager aus den 70ern? Seid ihr bekloppt? Ja, sind die. Und das ist hier die Ulle, deren Namen wir gerade gelesen haben, die Familien, die frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Und warum ist das ein Mann, der frauenpolitische Sprecherin der Grünen? Und die muss natürlich zu dem Kram auch was sagen, weil das ist sie als frauenpolitische Sprecherin muss natürlich sagen, warum Stalking schlecht ist. Andere Leute wissen das nicht. Ich dachte, das wäre Stalking. Soweit Dirk Wiese für die SPD-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Ulle Schaufs, die frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Kollegen, ständiges Auflauern, Telefonterror, permanente E-Mails, wie in einem schlechten Film, der nicht enden will. Die Fantasie von Stalkern und Stalkerinnen ist nahezu unbegrenzt, um ihren Opfern oft jahrelang nachzustellen. Rund 20.000 Anzeigen gab es laut Kriminalstatistik aus 2015 und die Dunkelziffer liegt viel höher. Da hätte ich gerne eine geschlechtermäßige Aufteilung. Wie viel waren Frauen, wie viel waren Männer? Weil Stalking durchaus beide Geschlechter machen, Fräulein. Ja, die wird leicht darauf hinweisen, dass das aber ja natürlich viel mehr Frauen betrifft. Sind in ihrer Lebensführung stark eingeschränkt und nicht selbstbestimmt. Ihr Alltag wird. Weil das war doch das Interessante bei diesen Online-Statistiken, hatten wir doch gestern auch zitiert, dass da rauskam, dass dass gerade Online-Stalking von jungen Frauen massiv ausgeht. Ja, und Beleidigung und mit einer Gruppe gegen eine Person vorgehen, das ist generell unter 18 Jahren weiblich Zickenkrieg, könnte man auch sagen, pubertärer Zickenkrieg, also dass da die häufigsten Leute dann auch zur Polizei gehen, weil sie belästigt werden. Also, die Studie muss ich aber raussuchen, aber die gibt's und die war, wenn ich es richtig im Kopf habe, die war relativ groß angelegt und ich hatte da keine Zweifel daran, dass das irgendwie ich eine Wannabe-Studie ist. Ja, das war, glaube ich, eine Pew-Studie, aber die muss nachgucken, ich hab's. Das aber dominiert. Ja, das war eine Pew-Studie. Vom Gefühl der Bedrohung und der Angst. Viele erleiden schwerwiegende körperliche und seelische Schäden und Traumatisierungen sind oft die Folge. Insoweit war es gut, dass der sogenannte Nachstellungsparagraf 238 Strafgesetzbuch endlich 2007 in das Strafgesetzbuch aufgenommen wurde. Aber für die meisten Stalking-Opfer blieb dieser Paragraph bis heute eine Enttäuschung. Die Verurteilungsrate lag nach der Kriminalstatistik von 2014 nur bei etwa 20%. Das ist alarmierend und so geht es eben nicht weiter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, zu wenig. Fischer wird sich im Grab rumdrehen, wenn er tot wäre. So dreht er sich. So dreht er sich einfach so rum. Die Täter kommen davon, weil die rechtlichen Hürden für eine Verurteilung zu hoch sind, eben weil die Opfer eine schwerwiegende Beeinträchtigung ihrer Lebensgestaltung nachweisen müssen. Und das kann nicht sein. Den Opfern darf eben nicht länger zugemutet werden, dass sie letztlich ihr ganzes Leben umkrempeln müssen, bevor Täter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Das behaupten die jetzt wieder so, aber ich fürchte mal, dass das wieder so die gleiche Nummer sein wird wie, ja, die müssen sich ja wehren. Das kann ja nicht sein, dass die sich wehren müssen bei einer Vergewaltigung oder so. Ja, ich finde, so eine Nummer ist. Und auch wieder die, das hatten wir bei der SPD-Dame vorher, dass wieder von Täter geredet wird, bei einer Anschuldigung. Ja, also anfangs hat sie ja noch einmal Stalker und Stalkerinnen gesagt. Nee, ja, aber ich meinte spezifisch, das ist nicht Angeklagte sondern, oder Angeklagte, ja, so, sondern ja, Täter, das ist Täter. Genau. Das ist Täter und Täter, Opfer. Ja. Genau, Opfer und Täter sind das immer. Das ist genau die Semantik, die wie bei der Vergewaltigungsdebatte auch. Aber hier ist es ja, ich weiß nicht, das ist so, Mord, da hast du eine Leiche, Vergewaltigung, da ist wenigstens körperlich was an jemandem vorgenommen worden. Aber Stalking ist so, das ist unter Umständen noch schwerer zu beweisen, glaube ich. Insofern 20% ist schon ziemlich hoch. Ja, also es geht ja nicht nur ums Beweisen allein, es geht halt auch um das Ausmaß des Ganzen. Ne? Ja. Und es geht auch noch darum, dass vielleicht viele Leute, also ich gehe da fest von aus, dass es auch genug Leute gibt, die anderen nur was auswischen wollen und dann halt so eine Anzeige machen. Ja. Weil das ist ja wieder so ein klassisches Beziehungsding. Ne? Das gibt es ja bei dem Vergewaltigungskram leider auch. Spricht auch dem Opferschutz. Insofern begrüße ich grundsätzlich Ihren Vorschuss aus dem Ministerium, das war überfällig. Es muss eben alles getan werden, um Opfer von Stalking wieder selbstbestimmt Leben machen zu können. Und Ihr Gesetzentwurf enthält da durchaus Verbesserungen, zum Beispiel die Umwandlung des Privatklagedelikts in ein Antragsdelikt. Doch insgesamt greift er noch zu kurz, um tatsächlich und konsequent helfen zu können. Meine Kollegin Katja Koll hat das eben bereits ausführlich dargestellt. Und wir schlagen deshalb Ergänzungen und eine Erweiterung im Gewaltschutzgesetz vor. Es muss umfassender Schutz ermöglicht werden und darum muss es gehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist auch eine Tatsache, dass Frauen sehr viel häufiger von Stalking betroffen sind. 80% der Opfer sind weiblich, 86% der Täter sind männlich. Aha. Hier natürlich Opfer wahrscheinlich auch wieder diejenigen sind, die sagen, dass sie Opfer von Stalking sind. Und also die Ankläger und die Angeklagten. Ich würde wirklich gerne wissen, wie die Zahlen zustande kommen. Ist das jetzt Advocacy-Data von einer NGO, die sich dafür einsetzt? Oder kommt bestimmt das irgendwo von irgendwelchen Leuten, die was mit Recht zu tun haben, die Juristen sind? Weil wenn mir die Greenpeace sagen, dass Bayer die Mutter Natur zerstört, dann kann ich dem trotzdem Glauben schenken, nehme das aber mit so ein bisschen, wie nennt man das noch gleich, so ein bisschen ein Beigeschmack wahr. Weil wenn die Zahlen einfach nur von einer NGO kommen, die das als Thema haben, dann bringt mir das nichts. Als Statistik. Ich brauche dann noch eine andere Statistik, vielleicht von der UN oder von Rechts, also von generell von Juristen in Deutschland, aber einfach nur die Zahl raushauen, ist ein bisschen mürbe. Und in der Regel, wenn du ordentliche Zahlen hast, mit ordentlichen Quellen, die auch ernst genommen werden können, fügst du das deinem Kommentar eigentlich hinzu, weil das dir ja nur zugute kommt. Wenn du zeigen kannst, dass deine Aussage mit einem bisschen Seriosität behaftet ist, weil sie von Leuten, die Autorität zu dem Thema haben, zumindest mal angeguckt worden ist. Also ich stelle das in Frage. Ja, es reicht doch, wenn du einfach nur den NGOs zuhörst. Das sind Opferverbände, die kümmern sich um die Opfer und du willst dich doch wohl nicht etwa gegen die Opfer oder für die Täter oder so, also bitte. Wollen wir einen Täterverband gründen? Ich bin generell pro Rechtsstaat, das ist mir, weißt du. Der Verband zum Schutz von Tätern von Online-Stalking oder generell Stalking. Ja. Stalking ja. Online und beyond. Stalkers without borders. Das ist gut. Ja, alles klar. Da haben wir doch als Gamergate, Leute, doch auch Erfahrungen mit. Also, Stalkers without borders. Da tut man sich als der internationalen Shitlord-Verschwörung gegenseitig unterstützen, natürlich. Genau, ich habe auch Stalker gespielt. Also das ist auf jeden Fall... Das ist, da ergibt sich ein Muster, ne? Also dieses Gerede von wegen, ich sag nur Julia Schramm, ich habe kein Vertrauen, dass Polizisten Maskulisten ernsthaft verfolgen, ist so ein Spruch, ne? Und ja, mit einem bösen Gamer geht, wo auch keiner. Ja, wir brauchen so Verhältnisse wie in den USA, wo eine Frau eine einstweilige Verfügung gegen einen Talkshow-Moderator, der im Fernsehen gesendet hat, bekommen hat, mit der Begründung, dass er unterschwellige Botschaften an sie sendet. Der Richter wurde daraufhin vom Fernsehen interviewt, wie denn sozusagen jemand, der einfach schon so wie das Ding ausgefüllt ist, wo man sehen kann, die Person leidet an Paranoia und die Person hatte in dem Fall sogar auch Schizophrenie, wurde auch behandelt. Aber man hat den Richter gefragt, wie denn so eine einstweilige Verfügung in dem Fall zustande kommt. Die Aussage von dem Richter war, ich bewerte solche Anträge nicht, das reicht, wenn man in der Lage ist, das Formular auszufüllen. Und so einen ähnlichen Stand brauchen wir hier auch, damit wir den Rechtsstaat wahren können. Ja. Na gut, aber in dem Fall, also wenn es irgendwie um, wie nennt man das, wenn die Nachrichten so was weiß ich, mit Screenflashes oder so sind. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie den Talkshow-Host dann in seine Handlung beeinflusst hat. Ja. Das Urteil, meine ich, weil... Nicht wirklich, aber... Also aber man müsste ihm erstmal nachweisen, dass er da seine Auflagen verletzt, so ungefähr. Aber ich fand es halt schon krass, dass das sozusagen von jemandem, wo du einfach klar sehen kannst, das hat was mit Paranoia zu tun und einfach die Frau, die hat sozusagen geistigen Schnupfen und die braucht Behandlung, weil es einfach Paranoia ist, wenn du glaubst, dass der Typ im Fernsehen dir Nachrichten sendet, versteckte. Und dass du aber daraufhin eine einstweilige Verfügung, eine ordentliche in der Hand halten kannst, fand ich schon heftig. Also, schon? Ja, ja. So ein bisschen. So ein bisschen. Weißt, weil ich meine, keine Ahnung, bei diesem ganzen Opferschutzding, vergisst man auch, ja, es gibt psychisch kranke Menschen. Ja, du hast einmal Depressionen, die sehr häufig sind, und einmal Paranoia, die sehr häufig ist. Und die Julia Schramm, wo man sich schon fast denken kann, dass sie irgendwie mit Amphetamin was zu tun hat, als sie ihr Feiervideo hochgeladen hat, was natürlich eine Vermutung von meiner Seite ist, aber es gibt viel Paranoia in den Menschen, wenn sie geistig krank werden. Und dass die Leute im Regelfall dann nicht sich erst denken, ich sollte mal zu einem Psychiater gehen, ich brauche wahrscheinlich Medikamente, weil mich meine Wahrnehmung trübt, sondern ich werde verfolgt von Leuten, die bei mir vorm Haus stehen. Und du dann dafür dann noch dann sozusagen einen erweiterten Opferschutz dann irgendwann hingeknallt bekommst, das halte ich halt für fragwürdig einfach. Also ich weiß nicht, weißt du? Joa. Ja, ich glaube nicht, ich finde es okay. Ja. Joa, haben wir es soweit? Gibt es noch was? Nee, aber das ist doch schön. Wir haben die klare Progression von Nein heißt Nein zu Ja heißt Ja zu... Guck mich nicht an. Genau. Das Stair-Rape. Super. Als nächstes kommt Atmet nicht meine Luft, ihr Maskulisten. Ja, ich habe mir nochmal annefrank.org aufgerufen. Ah ja. Als kleinen Abschluss. Ich finde das gut. Ja, Kinders da draußen, lasst euch nicht gendern. Gehabt euch wohl und so. Es hat uns gefreut, dass ihr alle zugehört.